Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncommon Taste. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau. Ja, herzlich willkommen zur 24. Folge und damit dem inoffiziellen Jubiläum dieses Podcasts. Ja, wir haben es tatsächlich jetzt schon doch ein Jahr lang durchgehalten. Soll ich vielleicht erklären, warum es inoffiziell ist? Oder? Ja, hätte ich jetzt gleich gemacht. Also, weil ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hätte keiner von uns gedacht, dass wir es überhaupt ein Jahr lang durchhalten. Und vor allem jetzt, die Erklärung, warum überhaupt ein Jahr. Die erste Folge, die erste inoffizielle Folge quasi, die nie veröffentlicht wurde, die war jetzt ungefähr um den Zeitraum rum. Die erste offizielle Folge war am 2. September, das heißt also mit unserer nächsten Folge haben wir das Jubiläum von einem Jahr voll und damit auch die 25. Folge. Sehr passig. Aber die erste inoffizielle Folge ist schon davor entstanden und die haben wir leider nie veröffentlicht, weil sie zugegebenermaßen ganz, ganz schrecklich war. Aber vor allem auch deswegen wieder ein schöner, der Schluss des Kreises, weil nämlich auch damals bei der ersten offiziellen Folge das Thema Gamescom war. Ja, ich habe die jetzt gerade, die ist nie ganz fertig zu Ende geschnitten worden quasi. Doch, sie ist komplett zu Ende geschnitten worden, glaube ich sogar fast. Aber Joe hat sie zum Beispiel auch noch nie gehört. Ich bin also der einzige Mensch, der sie quasi schon komplett gehört hat, außer natürlich Joe, der bei der Aufnahme dabei war. Ja, und ich glaube, Joe wird sie jetzt die Tage mal hören. Ja, und dann gibt es vielleicht auch die erste Besprechung, ob wir nicht zum Jubiläum unsere eigentlich erste Folge veröffentlichen auch. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber diskutieren, ob wir uns das wirklich erlauben können jetzt schon. Ich glaube, dafür müsste ich es mir erstmal nochmal wieder anhören. Genau. Ich habe es auch noch sehr lausig in Erinnerung. War sie auf jeden Fall auch. Ich kann das bestätigen. Also ich habe sie dann ja auch doch nochmal intensiver und genauer gehört und ja, das war sie wirklich. Aber vielleicht erstmal vorweg, abseits dieses ganzen eigentlich Jubiläum, aber doch nicht Jubiläum. Joe, wie geht's dir? Eigentlich ganz gut, ich bin nur wieder ein bisschen erkältet. Ich war ja letzte Woche auf einer Studienexkursion ums Mittelmeer rum, so ein bisschen auf dem Boot rumgeschippert und da war es ziemlich heiß und dementsprechend waren überall die Airconditions an und zu lange Aircondition kann auch dazu führen, dass man sich erkältet. Also ja, dumme Kombination irgendwie, aber ansonsten hatte ich eine sehr schöne Woche, trotz Abwesenheit von der Gamescom, auf der ich auch sehr gerne gewesen wäre, aber ich glaube, ich hatte doch ein sehr, sehr gutes und sehr cooles Alternativprogramm. Ja, definitiv, das klang schon alles sehr cool, ja. Und ich war ja auch auf der Gamescom und habe auch die ganze Zeit gedacht, ach, ich habe dich schon ein bisschen vermisst da. Ich glaube, das wäre schon sehr cool gewesen. Zum einen, weil du natürlich ein bisschen kompetenter bist, was Konsolen angeht. Aber zum anderen auch einfach, weil es, glaube ich, sehr cool gewesen wäre, dazu zwei drüber zu laufen. Nächstes Jahr. Ja, das holen wir nächstes Jahr nach, genau. Genau, laufen wir nächstes Jahr nach. Und das ist ja quasi auch schon so ein bisschen Einleitung quasi in den Podcast. Denn es war gerade die Gamescom und sämtliche News derzeit drehen sich großteilig um die Gamescom. Und ich war auch auf der Gamescom. Das heißt, worüber werden wir reden? Wahrscheinlich über die Tokyo Game Show. Genau, richtig. über die Gamescom natürlich. Wir werden das Ganze ein bisschen aufteilen, also versuchen, das Ganze ein bisschen aufzuteilen. Grundlegend ist aber so, wir haben diese Woche in dem Sinne keine richtigen News und auch kein richtiges Hauptthema, sondern einfach komplett die Gamescom. Wir haben es trotzdem zweigeteilt. Im ersten Teil wird sich Joe ein bisschen um die wichtigsten Neuigkeiten in und um die Gamescom kümmern. Da gab es neue Ankündigungen, was Konsolenbundles und so ein Kram betrifft. Da gab es auch ein paar neue Spiele und Add-on-Ankündigungen und so ein Kram. Alles das werden wir im ersten Teil machen. Und im zweiten Teil werde ich dann quasi über meine persönliche Erfahrung auf der Gamescom reden, beziehungsweise hauptsächlich einfach über die Sachen, die ich eben auf der Gamescom sehen und spielen durfte. Die meisten Sachen davon sind jetzt nicht irgendwie danach als Trailer oder Gameplay-Demo irgendwie veröffentlicht worden, so dass man quasi wirklich sagen kann, ich kann da direkt einen Hands-on-Bericht geben und wirklich erzählen, was man quasi dann da in den einzelnen Booth gesehen hat. Sachen, die dann auch wirklich nur die Leute gesehen haben, die auf der Gamescom waren. Von daher glaube ich für die meisten Hörer durchaus interessant. Und dann ist die Folge für die Woche dann auch schon wieder vorbei und wir haben die Gamescom abgehakt. Bin aber jetzt schon sehr gespannt. Das wird, glaube ich, eine sehr coole Folge und es gibt durchaus viel zu erzählen. Und die Gamescom als mit Abstand größtes Spiele-Event Deutschlands war doch tatsächlich sehr spannend und cool. Und da lohnt es sich auch definitiv zu berichten. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt loslegen und ein bisschen in die News und Neuigkeiten einsteigen, die so im Zuge der Gamescom 2013 so an die Öffentlichkeit getreten sind. Ja, also wie wahrscheinlich viele von euch wissen, ist natürlich so, dass die Gamescom, obwohl sie mittlerweile einen sehr viel höheren Stand hat als zu Beginn der Gamescom, natürlich nicht so viele, sag ich mal, wichtige News, veröffentlicht wurden, wie jetzt zum Beispiel bei der E3, aber es sind doch einige Sachen, über die es doch lohnt, sie zumindest zu erwähnen oder auch mal darüber zu sprechen. Ich habe jetzt nur mal die wichtigsten herausgepickt, weil natürlich über die Gamescom hinweg gab es viele, vor allem sehr kleinere Ankündigungen, die aber, glaube ich, die meisten vielleicht nicht so sehr interessieren werden, beziehungsweise wofür wir auch einfach nicht die Zeit haben, um all diese kleinen Neuigkeiten aufzuzählen. Ja. Und ich würde einfach mal anfangen vielleicht mit Sony. Also ich glaube, da gab es mehr oder weniger am meisten Neuigkeiten noch. Und zwar nicht nur zur PlayStation 4, sondern auch zu den anderen zwei Konsolen, die derzeit noch auf dem Markt sind. Und zwar hat Sony zum einen die 12 GB Variante der momentanen PlayStation 3 Super Slim nochmal reduziert auf 199 Euro. Mhm. Das heißt, für 200 Euro kann man jetzt schon Current Gen PS3 mit Blu-ray Player haben. Und auch die momentan immer noch sehr schwächelnde PlayStation Vita wurde, nachdem sie bereits in Japan vor ein paar Monaten reduziert wurde, jetzt auch in Europa reduziert. Man kann jetzt die Wi-Fi-Variante ab sofort für 199 Euro ebenfalls käuflich erwerben. Mhm. Und vielleicht die spannendste Nachricht, was PlayStation 4 angeht, ist, dass Sony endlich den genauen Release-Termin für den Westen angekündigt hat. Und zwar wird die PlayStation 4 hierzulande und in ganz Europa am 29. November erscheinen. Damit zwei Wochen nach den USA, die es schon am 15. November bekommen und so wie es aussieht, wahrscheinlich auch als allererste. Es gibt immer noch keinen Japan-Termin. Sony hat aber mittlerweile bekannt gegeben, dass sie noch vor der TGS, nämlich am 9. September, es ist in knapp zwei Wochen, ein eigenes Sony Computer Entertainment Japan Event abhalten wollen. Da wird dann erwartet, dass dann endlich Infos auch zum japanischen Markt bekannt gegeben werden, vielleicht auch Spielankündigungen für den japanischen Markt. Und dann eben natürlich TGS, wo dann natürlich die letzte Chance mehr oder weniger vor dem Launch wahrscheinlich ist, nochmal groß Werbung zu machen, große Sachen anzukündigen. Ja, weiß nicht, willst du zu den drei Sachen was sagen oder? Ja, also ich meine, das sind jetzt alles in dem Sinne natürlich schon interessante News, aber tatsächlich irgendwie Sachen, mit denen man jetzt rechnen konnte, dass jetzt irgendwie demnächst mal angesagt wäre, ein konkreter Termin zum Beispiel oder auch das Event in Japan. Ich bin jetzt vor allem halt gespannt auf das Event in Japan, was sie da jetzt genau konkret sagen und wie sie eben Japan handeln werden irgendwie. Wir haben ja schon vorher drüber geredet, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sie Japan vielleicht doch als erstes veröffentlichen. Weil ich dachte vielleicht, wenn sie so ein großes Event machen, vielleicht sagen sie auch was in die Richtung. Vielleicht wird es dann doch erst kommen. Vielleicht wird es ja so kommen, dass sie am 9. sagen, ab morgen könnt ihr sie holen. Das wäre natürlich extrem geil. Aber natürlich hast du da grundlegend recht. Wahrscheinlich wird das nicht der Fall sein. Ja, also waren jetzt News quasi, mit denen man rechnen konnte, Infos, mit denen man rechnen konnte. Nicht so spannend, aber wie du schon gesagt hast, die Gamescom ist da vielleicht ein bisschen was anderes. Sie ist halt die größte Consumer-Messe der Welt. Das heißt, also es ist halt für Spieler die größte Messe überhaupt. Branchenintern ist sie das auf jeden Fall nicht, was solche Sachen angeht. Deswegen wird auf der E3 auch nochmal mehr angekündigt. Von daher, ja. Spannend ist da vielleicht schon fast das Gerücht, das anscheinend rumgeht, dass Sony möglicherweise einen PlayStation 4 Plus Vita Bundle für 450 oder 500 Euro rausbringt. Das wäre natürlich wiederum sehr spannend und auch für manche vielleicht, inklusive mir, sehr interessant. Also einfach mal abwarten. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja, korrekt. Das tatsächlich, das war ein Gerücht, das so auf der Gamescom umging und dass man mal hier so und da so irgendwie so am Rande der Pressebereiche und so hörte. Ja, das wäre tatsächlich extrem spannend. Wäre natürlich der richtige Schritt für Sony und da sie die PS Vita sowieso ja als den perfekten Companion für die PS4 bewerben, auch relativ sinnvoll. Ich meine, die ganze Remote-Play-Geschichte und sowas. Im Prinzip her, was jetzt zum Beispiel bei Microsoft so ein bisschen das Tablet vielleicht ist, scheint bei Sony so ein bisschen die PS Vita zu sein und deswegen würde es schon durchaus Sinn machen. $500 wäre natürlich immer noch gut. 450, glaube ich, wäre absoluter Kampfpreis, wenn man für 450 das Bundle kriegen würde. Das würde dann 50 Euro für die Vita, was, ja, was extrem das, gut was wäre. Was fast geschenkt wäre. Also daran glaube ich nicht so richtig, selbst $500 wäre immer noch in Ordnung, finde ich, gegebenenfalls mit dem Spiel zusammen. Das wäre tatsächlich spannend, aber da muss man jetzt erstmal abwarten. Derartige Bundle-Ankündigungen gibt es jetzt bei Sony noch nicht, aber das gibt es ja dann vielleicht so ein bisschen ähnlich bei Microsoft. Da kommen wir ja gleich quasi ein bisschen zur nächsten Meldung vielleicht auch schon. Ja, also die nächste Meldung könnte ich auch gleich hingehen. Also natürlich war auch Microsoft auf der Gamescom vertreten und nachdem, der neue Hobbysport von Microsoft eigentlich jetzt schon Rudern ist in den letzten Monaten, also das Zurückrudern von vorher getätigten Aussagen, waren eigentlich alle schon so ein bisschen, haben sich schon gedacht, so, wie lange dauert es noch, bis sie die Xbox One nur noch für $400 oder 400 Euro veröffentlichen. Ja. Es kam nicht so, es kam ein bisschen anders, aber könnte man vielleicht ähnlich interpretieren. Also sie haben angekündigt, dass Leute, die in Europa die Xbox One vorbestellen, die digitale Version von FIFA 14 gratis dazu bekommen. Also sozusagen sich die 60 Euro oder wie viel man dafür bezahlen müsste, was ich auf jeden Fall sparen kann. Was ehrlich gesagt ein extrem guter Deal für Microsoft ist. Ich glaube, ich brauche dir niemandem erzählen, dass FIFA vor allem in Europa einer der größten Videospiel-Franchises ever ist. Ja. Ich glaube, dass es einige Spieler gibt, die vor allem viel FIFA oder nur Call of Duty zocken, die sich halt denken, ja, warum nicht, kriege ich halt FIFA geschenkt und hole mir halt die Xbox One dazu. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Deal für Microsoft und wahrscheinlich auch für etliche FIFA-Spieler. Könnte vielleicht wieder dazu führen, dass natürlich jetzt die Xbox One Vorbestellung vor allem in Europa wieder ein bisschen anziehen. Ja, allerdings. Gerade vom, ich meine, das ist in dem Sinne keine Senkung des Preises, aber ja, wenn man natürlich ein 60-Euro-Spiel dazu kriegt, dann entsprechend ein Stück weit halt doch, glaube ich, die schlauere Variante, als tatsächlich den Preis zu senken. So ist das quasi tatsächlich nicht so ein, naja, wir geben dann doch nach, sondern so, wir haben halt einfach ein cooles Feature so ungefähr. Ich glaube, das könnte für Microsoft ziemlich gut funktionieren. Und wie du schon gesagt hast, ich meine, FIFA ist halt FIFA. Und da jetzt irgendwie auch nicht irgendwie eine spezielle abgespeckte Version oder dergleichen, wie man jetzt so exklusive Inhalte für die Xbox One und so ein Kram, da gab es ja auch schon so eine Diskussion, weil einige dachten, naja, könnte das tatsächlich komplett exklusiv jetzt sein und dann war das immer nur so Bonusinhaltssachen. Durchaus, glaube ich, für den einen oder anderen Kaufgrund. Und ich glaube, damit haben sie auch schon relativ gut eingeschätzt, vielleicht auch, wer so ihre Käuferschaft ist. Call of Duty und FIFA-Spieler, Xbox-Spieler vor allem, die vorher über Xbox Live für FIFA gespielt haben, die vielleicht auch nicht unbedingt die Core-Gamer sind und sich für viele andere Spiele interessieren, für die könnte das durchaus interessant sein. Von daher glaube ich auch, dass sie damit durchaus noch ein bisschen die Zahlen auf jeden Fall verbessern können. Bleibt jetzt abzuwarten, wie es letztendlich läuft und es ist natürlich, wie gesagt, nur für FIFA-Spieler relevant. Aber trotzdem, kein schlechter Deal. Wenn da vielleicht noch ein oder zwei andere kommen, was ich mir durchaus vorstellen könnte, weißt du, dass es verschiedene Pakete gibt für verschiedene... Zum Beispiel für Amerika ein Paket mit Madden, das wäre natürlich, ja... Sowas in die Richtung oder vielleicht auch einfach für die einzelnen Regionen, irgendwie zum Beispiel, dass es in Europa zwei, drei Pakete vielleicht insgesamt am Ende noch gibt mit verschiedenen Spielen für eben verschiedene Spielergruppen zugeschnitten. Ich glaube, damit könnte Microsoft doch noch ein bisschen wieder wettmachen, dass sie dann doch $100 mehr kosten eben als 100 oder 100 Euro in dem Fall als die PlayStation 4. Keine schlechte Idee auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal, wie sich das auswirkt, aber ich denke, das hat durchaus Potenzial, die Zahlen dann noch ganz schön zu verbessern, ja. Genau, und jetzt habe ich dann nur noch so ein paar kleinere News zu anderen Sachen, also für Leute, die sich für Division interessieren und vielleicht die PC-Spieler unter uns, die sich schon gewundert haben, warum bei der E3 noch keine PC-Version angekündigt wurde, die können jetzt beruhigt aufatmen. Ubisoft hat jetzt im Zuge der Gamescom auch angekündigt, dass eine PC-Version kommen wird. Mhm. Es erscheint jetzt also für PS4, Xbox One und PC. Des Weiteren vielleicht noch eine Meldung von Bethesda, und zwar haben sie angekündigt wiederum, dass Elder Scrolls Online, also die MMO, nicht Free-to-Play sein wird, sondern ja, wie WoW auch Monthly Subscription haben wird. Mhm. Mit der meiner Meinung nach auch recht nachvollziehbaren Begründung, dass man einfach Tamriel ja. komplett sozusagen aufbauen möchte und ohne die Server, also ohne die Monthly Subscription man einfach nicht die Ressourcen dafür hätte, um die komplette Elder Scrolls Welt eben im Elder Scrolls Online drin zu haben und dementsprechend sie halt sich dazu entschlossen haben, Monthly Subscription einzuführen. Ja. Und als ja vielleicht letzte kleinere News, ich habe auf Facebook ja gepostet, dass Blizzard eine große Ankündigung auf der Gamescom angekündigt hat. Es hat sich dann herausgestellt, dass es sich dabei um die erste Diablo 3 Expansion, Reaper of Souls, handeln wird, das jetzt vorerst erstmal nur für den PC erscheinen wird, aber Blizzard hat sich auch schon die Möglichkeit offen gelassen in Interviews, dass die Expansion dann auch noch für die Konsolenversion rauskommen wird später. Ja, korrekt. Ja, drei News, quasi kurz zu jeder etwas. Zum einen Division PC, ich glaube, das hat niemanden wirklich überrascht. Ich glaube, ich habe auch von Anfang an gesagt, ich mache mir da keine großen Sorgen, das wird garantiert für den PC kommen und es kommt jetzt auch. Trotzdem gut, dass man jetzt auf jeden Fall schon eine Bestätigung hat und dass es nicht irgendwie so vielleicht, naja, so wie bei... Das ist nicht so eine Red Dead Redemption Geschichte. Richtig, ich wollte gerade Rockstar erwähnen, dass es nicht sowas wird, wie alle erwarten, dass es kommt und gegebenenfalls auch ein bisschen später kommt als die Konsolenversion und dann kann es aber doch auch durchaus passieren, dass es eben nicht passiert. Gut, dass sie angekündigt haben, wie gesagt, ich glaube, keine große Überraschung, war absehbar, das Spielprinzip, und es ist ja eine Art MMO, passt halt einfach perfekt auf den PC, war eigentlich klar, dass sie es machen würden, zumal es natürlich auch Ubisoft ist und jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, sowas wie zum Beispiel Destiny, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken hätte machen können, ob das passiert oder nicht, als ein Studio, das hauptsächlich für die Konsolen entwickelt hat, aber ich meine, Ubisoft und Massive Entertainment, das ist ja, glaube ich, haben da definitiv ja auch Erfahrung schon im PC-Bereich, von daher glaube ich, war das keine große Überraschung, dass es kommt, aber trotzdem schön, dass es nochmal bestätigt wird auf jeden Fall. Dann Elder Scrolls Online, ja, das ist natürlich so eine Sache, also ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es Free-to-Play wird. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es ein ähnliches Prinzip wie bei Guild Wars 2, also normaler ja. Vollpreistitel, aber dafür keinerlei monatliche Kosten. Das ist leider nicht der Fall, wobei, wenn man sich jetzt irgendwie anguckt, Guild Wars 2 im Vergleich zu Elder Scrolls Online, kann ich auch schon verstehen, warum das ein bisschen der Fall ist. Ich muss sagen, dass mir die Begründung auch sehr gut gefallen hat, dass es eben einfach einfach darum ging, dass sie eine gewisse Qualität haben wollen und dass sie vor allem auch eine sehr durchgehende Spielerfahrung haben wollten. Das fand ich durchaus nachvollziehbar. Es kann natürlich auch durchaus einfach als Ausrede hingestellt werden und das würde ich, glaube ich, jetzt könnte ich auch nicht wirklich entkräften, aber es fühlte sich jetzt so gerade, wie es formuliert, dann eher wirklich tatsächlich nach etwas sehr Ehrlichem an, dass sie halt einfach gesagt haben, sie möchten nicht, dass man zum Beispiel, sagen wir mal, man ist irgendwann Stufe 30, 40, 50 irgendwie so, gehen Endlevel hin und dann gibt es einfach Gebiete, wo man dann plötzlich vor Natur steht und dann ne, 5 Euro bezahlen quasi, damit sie rein können und solchen Kram. All derartige Sachen wollten sie sehr ungern haben. Sie wollten lieber eine komplett konsistente und persistente Spielwelt haben, die auch besser dann einfach zur Elder Scrolls Erfahrung passt, was durchaus stimmt, finde ich nachvollziehbar und gut. Und außerdem halt einfach die Qualität, die sie liefern wollten, meinten sie, und die Arbeit, die sie da reinstecken wollen, die erlaubt ihnen quasi nur, wenn sie das so machen. Ist jetzt für mich ein bisschen schade, weil ich persönlich niemand bin, der irgendwie groß an dieses Monthly Subscription Prinzip glaubt und auch ich weiß nicht wirklich, ob ich da Lust hätte, dafür Geld auszugeben. Es läuft jetzt auch preislich auf das hinaus, was halt eben der World of Warcraft so ein bisschen vorgibt, also diese 12, 13 Euro im Monat. Da wird man natürlich auch mehrere Monatspakete und sowas kaufen können. Es wird auch Gamecards geben, auch das haben sie gesagt, das ist so kleine, wo man dann für 20 Euro oder so ein Kram eine Gamecard kauft und dann seine 60 Tage Spielzeit kriegt oder sowas. Das gibt's ja alles, diese ganzen Modelle gibt's ja bei den Online-Rollenspielen schon lange, die sind ja bekannt, da wird es also den Standard geben. Trotzdem macht es natürlich in der Begründung durchaus Sinn. Also bin jetzt halt gespannt, inwieweit das allerdings, und das ist jetzt, glaube ich, die große Frage. Ja. Als Free-to-Play-Spiel hat sich in der Vergangenheit gezeigt, kann fast alles überleben und auch durchaus erfolgreich sein. Elder Scrolls Online wird da garantiert einen etwas anderen Anspruch an, sagen wir jetzt mal, Gewinne haben. Sodass natürlich durchaus sein kann, dass tatsächlich so ist, dass ein Free-to-Play sehr schwer nur das erreichen könnte, was eben Elder Scrolls Online an Produktionskosten wieder einfahren müsste. Trotzdem halt die Frage, inwieweit das halt überleben kann. Wir haben gesehen, dass Monthly Subscription bei ungefähr genau 2 Online-Rollenspielen funktioniert. Das ist World of Warcraft und EVE Online. Und ich glaube, bei World of Warcraft ist halt relativ klar, die ganze Konkurrenz, die es über die Jahre hin gab, das ist ein Herr der Ringe Online, das ist ein Warhammer, da sind große Namen dabei, von großen Studios auch. All diese Sachen haben mit Monthly Subscription nicht funktioniert und laufen, oder beziehungsweise nicht gut genug funktioniert. Ein Herr der Ringe Online läuft mittlerweile sehr gut als Free-to-Play-Spiel. Und ein EVE Online, glaube ich, ist einfach die Ausnahme, die die Regel bestätigt. EVE Online ist einfach vom Prinzip her eine so andere Art von Spiel und hat eine ganz andere Faszination und auch einen ganz anderen Realismus, dass, glaube ich, da das wiederum funktioniert, weil es eben ein sehr spezieller Fall ist. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus trotzdem sein könnte, dass das dann sehr schwierig wird und ich bin sehr gespannt, inwieweit Elder Scrolls Online da tatsächlich dann die Gewinne einfahren kann, die es einfahren muss. Klar ist der Hype jetzt gerade sehr groß und ich meine, sagen wir mal, auf den letzten Ausläufern der Wellen, die Skyrim geschlagen hat, kann man da durchaus ja auch noch ein bisschen bauen und hoffen. Ich meine, Skyrim war ein Riesenhit und es wird noch genug Leute geben, die sich da gut dran erinnern. Trotzdem die Frage halt, wie gut es funktioniert. Ich bin da sehr gespannt drauf auf jeden Fall. Für mich persönlich ist das so ein bisschen Upturner, obwohl mich das jetzt erstens nicht groß überrascht und zum anderen natürlich jetzt auch keins der Spiele ist, auf die ich sehnsüchtig gewartet habe, aber trotzdem bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, was da letztendlich draus wird. Ja, ich glaube, das hängt auch ganz davon ab, wie, sag mal in dem Sinne, wie stark die Elder Scrolls Fangemeinde ist. Ich meine, ein Final Fantasy XI hat sehr, sehr lange bis heute mit Monthly Subscription funktioniert, weil einfach die Final Fantasy Community eine sehr große und sehr loyale Community ist und deswegen wird auch Final Fantasy XIV mit Monthly Subscription funktionieren. Also das neue Final Fantasy XIV in Realm Reborn, was jetzt auch, glaube ich, die Woche oder beziehungsweise heute am Aufnahmedatum erscheint, wird zwar nie die Zahlen von World of Warcraft erreichen, aber ich glaube, es wird genug Spieler haben, um das auf jeden Fall langfristig gesehen stabilisieren zu können. Und das kommt halt ganz darauf an, wie inwiefern sozusagen die Elder Scrolls Community das Gefühl hat, sie möchten das spielen oder das hat noch was mit der Hauptfranchise was zu tun. Ist halt immer diese Frage, weil wenn sie 14 wird, oder vor allem wenn sie 11 und 14 wurden halt zumindest wirklich von Square direkt auch mitentwickelt. Ja. Während das bei Elder Scrolls ja immer noch so ein bisschen online so ein bisschen das Gefühl ist, ja, das haben sie ein bisschen outgesourced. Kommt darauf an, wie dann die Perzeption der Elder Scrolls Fans da auf dieses Spiel sind. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich werde ja nachher noch über Elder Scrolls Online reden. Ich habe es jetzt ja gespielt auf der Gamescom, das heißt also, dann werde ich da auf jeden Fall auch das Spielgefühl nochmal ein bisschen eingehen. Aber du hast natürlich grundlegend recht, also ich habe auch gerade Final Fantasy ehrlich gesagt komplett vergessen, aber auch in dem Fall ist natürlich wieder sehr spezifisch, weil Final Fantasy halt Final Fantasy ist und einfach eine der treuesten und größten und langjährigsten Fangemeinden überhaupt hat. Ich glaube nicht, dass Elder Scrolls da mithalten kann. Ist natürlich ein bisschen schade für mich persönlich als großer Fan, aber ich glaube, Elder Scrolls ist halt gerade wirklich groß geworden durch Skyrim. Davor hat es nicht so die Riesenrolle gespielt und es lag auch, glaube ich, zu viel Zeit zwischen den einzelnen Teilen. als dass es wirklich quasi dieses Momentum hätte entwickeln können, selbst wenn man jetzt irgendwie die Zeit anguckt, die Final Fantasy natürlich länger existiert hat schon als Elder Scrolls und auch älter als Elder Scrolls. Final Fantasy hat natürlich wesentlich mehr Einträge, wenn wir jetzt nur die Haupteinträge nehmen. Wir sind mittlerweile bei Final Fantasy, was ist das jetzt, 13? Ja, 15 kommt ja dann. Also 15 kommt, genau. Das heißt also, da sieht man ja allein schon dran, dass da wesentlich mehr produziert wurde und auch einfach eine ganz andere Art von Fan-Community existieren kann als bei einem 5-Teile Elder Scrolls. Von daher bin ich da echt ein bisschen skeptisch. Aber ja, das warten wir einfach ab. Und wie gesagt, zu dem eigentlichen Spielgefühl und dergleichen werde ich dann nachher noch was sagen, wenn wir dann zu Elder Scrolls Online im eigentlichen Gamescom-Teil dann nochmal kommen. Noch ganz kurz zu Reaper of Souls. Das war leider eins der Spiele, die ich jetzt auf der Gamescom nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob man es spielen konnte auf der Gamescom. Ich habe den Trailer jetzt halt gesehen, der dazu veröffentlicht wurde. Ich meine, es ist halt eine Blizzard Cinematic, die sehen immer awesome aus, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Ich muss gestehen, dass ich so langsam ein bisschen doch, ich bin ja Fan der Diablo-Spiele und ich bin doch vor allem ein Fan der Diablo-Story. Viele Leute sind der Meinung, dass es da gar nicht groß viel Story gibt, aber Diablo hat durchaus einiges an Lore und die gefällt mir sehr gut. Von daher bin ich ja auch jemand, der durchaus darauf achtet, was eben so an Geschichte erzählt wird in den Spielen. Ich fand da 3 ganz in Ordnung. Muss sagen, dass langsam einfach Diablo als Oberbösewicht aber und den Reaper of Souls sieht ja so ein bisschen danach aus, als ob das jetzt schon wieder der Fall wäre. Langsam sollte es einfach gegessen sein. Ich weiß, es ist der Namensgeber und so. Und das Prime Evil und das macht doch alles Sinn, aber ich meine, wir haben ihn in 3 besiegt und jetzt scheint es, dass in dem Add-on dazu tatsächlich irgendwie wieder auf jeden Fall Diablo eine zentrale Rolle spielen wird, weil eben der Seelenstein, in dem seine Seele gefangen ist und wir haben ihn jetzt zum 10.000 Mal vernichtet, aber natürlich ist er nicht ganz vernichtet. Auch das ist so eine Sache, die langsam etwas redundant wird, finde ich. Aber trotzdem scheint ja sein Seelenstein wieder eine größere Rolle zu spielen. Trotzdem, also den Hauptbösewicht, wie jetzt im Trailer vorgestellt wiederum, finde ich sehr cool. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ist halt eine Erweiterung für Diablo. Was ich noch kurz sagen wollen würde, wäre, glaube ich, dass ich das, was ich jetzt so an Pressestimmen dazu gehört habe, vor allem einfach auch an Ankündigungen von Blizzard selbst, was eben das Addon angeht, ein bisschen skeptisch bin und das Gefühl habe, dass sie da gerade einen sehr falschen Weg einschlagen, der so ein bisschen an World of Warcraft erinnert. Sie haben gesagt, sie wollen weniger legendäre Gegenstände, aber dafür quasi spezifischere, die quasi eine speziellere, beziehungsweise etwas breitere Aufgaben erfüllen und dadurch grundlegend nützlicher sind und solche Sachen. Das ist zum Beispiel etwas, was mich durchaus stört. Also mir hat durchaus gefallen, dass es natürlich diese paar sehr epischen Gegenstände in Diablo 2 zum Beispiel auch schon gab, aber dass es halt sehr viel Random Loot gab. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil, der Diablo ausmacht, weniger Drops und dafür Drops, die mehr wert sind, natürlich an sich ganz cool, aber ich glaube, da kommt man schnell in so einen Bereich, wo es dann eben auch wirklich auf so ein, zwei Varianten von Gegenständen, die man haben muss, wenn man wirklich gut sein will, hinausläuft, die farmt man und dann hat man sie und dann ist vorbei. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich bin ja sowieso grundlegend, was Diablo 3 angeht, nicht so ganz zufrieden mit dem, was Blizzard da gemacht hat, von daher wird sich das wahrscheinlich jetzt auch mit dem Addon nicht wirklich klären. Mal zu schauen. Vielleicht noch als letzter Abschluss ein bisschen. Ich fand es natürlich ein bisschen enttäuschend, dass die große Ankündigung, oder die große, aber die Ankündigung, die eben gemacht werden sollte auf der Gamescom und von Blizzard ja im Voraus auch schon gesagt wurde, wir haben eine Ankündigung für die Gamescom. Ich glaube, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft als jetzt Diablo 3 Addon. Natürlich war das vielleicht wieder ein bisschen überzogen, aber es gibt da noch sowas wie Titan, das neue Online-Rollenspielprojekt, was sehr spannend gewesen wäre. Und es hatte so ein bisschen diesen leicht faden Beigeschmack von einem Hearthstone, das sie damals auf dem PlayStation-Event angekündigt haben, wo auch alle gedacht haben, wow, da könnte jetzt sonst was kommen. Und dann war es letztendlich Hearthstone. Ja, ein bisschen schade. Vielleicht etwas weniger Trubel drum machen. Ich glaube, die Leute hätten sich mehr darüber gefreut, wenn Blizzard gar nichts gesagt hätte. Und plötzlich hat es da diese Ankündigung gegeben. Alle wären gewesen, wow. Aber es ist so dieses Square Enix-Phänomen, dass man eine Ankündigung ankündigt. Beziehungsweise ist es mittlerweile ein japanisches Problem allgemein. So ja, viele richtig. Teaser-Websites, wie es gibt. Ankündigung in 7 Tagen. Richtig. Da habe ich echt so ein bisschen, das finde ich nicht, dass man das irgendwie wirklich machen muss. Und ich glaube, da freuen sich die Leute tatsächlich ein bisschen mehr drüber, wenn man einfach dann spontane Ankündigungen kriegt, mit denen man nicht gerechnet hat. Aber das jetzt nur so am Rande. Ich denke, da braucht man auch nicht so viel Zeit mit verbringen, sich da jetzt drüber aufzuregen. Aber ja, ich dachte, ich erwähne es nochmal. Ja, dann hätten wir den News-Teil in Anführungszeichen eigentlich abgeschlossen. Ja, wunderbar. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir in den zweiten Teil zur Gamescom eben über. Ich war auf der Gamescom, ich war zum ersten Mal auf der Gamescom und habe da tatsächlich auch sehr viele schöne Abenteuer erlebt. Wenn ihr das Ganze hört, wird es garantiert auch schon einen Blog-Eintrag auf unserer Website geben, den sich der geneigte Leser durchlesen kann, wo ich so ein bisschen meine Erfahrungen auf der Gamescom schildere. Wie gesagt, das war meine erste und das war tatsächlich ein bisschen spektakulär. Die letzte Spielemesse, auf der ich war die GamesCon, die noch in Leipzig war. Gamescon-Convention. Ja, Games Convention, ja, Gamescon war das damals auch abgekürzt, ja, aber Games Convention, genau. Und das war, jetzt ist es bestimmt auch schon wieder 6, 7, 8 Jahre her, von daher war es relativ spektakulär, mal wieder auf einer Messe zu sein und es war wirklich sehr cool und natürlich, glaube ich, ein bisschen Overkill auch für mich persönlich, aber natürlich auch, glaube ich, für alle anderen, weil eben 2 neue Next-Gen-Konsolen da waren und das passiert ja nun mal nicht wahnsinnig oft, selbst in unserer schnelllebigen Industrie ist das trotzdem nur alle 5, 6 Jahre der Fall. Von da recht spektakulär. Und ich würde sagen, dann lege ich auch gleich damit los. Vorweg natürlich, ich bin kein großer Konsolenspieler. Das ist kein Geheimnis für jemanden, der diesen Podcast schon öfter als einmal gehört hat. Entsprechend habe ich natürlich etwas, sagen wir mal, sehr subjektive Einschätzung und nur leicht objektive Einschätzung zu allem, was die neuen Konsolen angeht. Auch deswegen wäre es gut gewesen, wenn Joe dabei gewesen wäre. Aber ich denke, ich bin da dann doch letztendlich Spieler genug, um das zumindest, ja, sagen wir jetzt mal, für den Moment gut genug bewerten zu können. Und ich würde sagen, wir steigen auch gleich mit den beiden neuen Konsolen ein. Das war jetzt das erste Mal, dass man sie spielen konnte. Das erste Mal, dass die Öffentlichkeit quasi, die Spielerschaft sich hinstellen konnte und die Controller in die Hand nehmen konnte. Und natürlich habe ich auch das mir nicht entgehen lassen. Ich stand ganz oben auf meiner Liste und das Erste, was ich am ersten Tag gleich gemacht habe, war zum Microsoft-Stand zu laufen, beziehungsweise ich bin da so von der Masse hingedrückt worden und stand dann da und gedacht, naja, dann können wir das ja gleich mal nutzen. Der Microsoft-Stand war im Gegensatz zum Sony-Stand ein bisschen anders aufgebaut, der war so ein bisschen dezentraler, da gab es so einzelne Bereiche quasi, einzelne abgesperrte Bereiche für einzelne Spiele und dazwischen konnte man sich recht frei bewegen. Project Spark zum Beispiel lief komplett frei eigentlich, es gab regelmäßig Präsentationen, man konnte es auch direkt spielen, es gab 2 Xbox One, beziehungsweise ich glaube sogar 4 Xbox One, die jeweils an der Seite der Booth standen, wo man eben dann schon spielen konnte, wo ich doch das erste Mal den Controller in der Hand hatte. Hab mich dann aber direkt gleich zu Rise angestellt, weil ich gedacht habe, naja, Rise ist zum einen, glaube ich, ein Spiel, das mich dann jetzt zumindest ein bisschen interessiert hätte, nicht weil ich selbst spielen will, sondern weil ich nicht so richtig einschätzen konnte beim ersten Trailer und ich glaube, es ging uns ja allen so und das haben wir auch damals im Podcast besprochen, wie tatsächlich das Gameplay funktioniert. Zum zweiten, weil es natürlich Crytek ist und ich dachte, das wird wahrscheinlich dann auch gerade grafisch recht exemplarisch, glaube ich, darstellen können, potenziell, wie die Grafik aussieht. Und natürlich dann einfach, ja, der Controller ist natürlich immer vielleicht noch ein bisschen was anderes, wenn man ein Action-Spiel spielt. Entsprechend habe ich mich da angestellt und, ja, als ich den Controller dann endlich in der Hand hatte, so ungefähr 1,5 Stunden später, muss ich auch sagen, war ich echt sehr zufrieden auf jeden Fall. Also Controller liegt sehr gut in der Hand. Er liegt besser in der Hand sogar noch als der Xbox 360 Controller. Er ist ein bisschen weniger klobig. Ich hatte immer das Gefühl, dass der Xbox 360 Controller gerade eben bei seinen Hörnern so ein bisschen zu dick geraten ist. Also der Xbox One Controller ist ein bisschen dünner in der Hinsicht. Er wirkt jetzt ein bisschen leichter, aber es liegt wahrscheinlich aber auch ein bisschen vielleicht am Batteriepack, weil ich eben einen kabelgebundenen Controller hatte und nicht wie bei Joe hier den kabellosen. Buttons funktionieren wunderbar, Analogstick fühlt sich extrem gut an. Das Steuerkreuz ist jetzt kein komplett freiliegendes, wabbeliges, rundes Ding mehr. Es ist jetzt tatsächlich eher ein Kreuz. Allerdings muss ich sagen, ist das trotzdem immer noch, zumindest gefühlt, nicht ganz so angenehm, wie es jetzt zum Beispiel bei Sony der Fall ist. Sony mit seinen 4 einzelnen Buttons ja in dem Sinne wirklich zumindest, ist natürlich auch ein freiliegendes Kreuz, was da drunter liegt, aber die Buttons sind die einzigen, die durch die harte Plastikabdeckung durchgucken, sodass man die sehr, sehr gut distinguieren kann. Bei Microsoft ist es immer noch ein wirkliches Kreuz, also man kann wirklich mit dem Finger von einer Ecke in die andere fahren, hat durchgehend eben das Steuerkreuz, das man da berührt. Fühlt sich trotzdem wesentlich besser an als beim alten Controller, aber ich meine, das war auch der größte Kritikpunkt, das D-Pad. Buttons sind super, Analogsticks brauche ich nichts zu sagen, fühlen sich ein bisschen besser an sogar noch vielleicht beim alten Controller-Pad auf jeden Fall. Einfach, weil sie ein bisschen geriffelt sind am Rand und dadurch ein bisschen besser drin liegen. Fühlt sich das Ganze sehr knackig an. Ich meine, ne, der Hub und die Schultertasten, all das kennt man. Das ist gewohnte hohe Qualität. Von daher war ich da durchaus zufrieden mit. Und was ich jetzt schon ein bisschen vorwegnehme, was ich dann später ein bisschen erläutern werde, wenn wir dann bei der PlayStation 4-Pad sind. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es eine sehr gute Mischung war aus den beiden alten Pads. Also wenn man das PlayStation 4-Pad und das Xbox-Pad quasi verbindet und dadurch quasi... Das PlayStation 3-Pad, genau. Also das PlayStation 3-Pad und das Xbox 360-Pad quasi übereinander legt und verschmilzen lässt so ein bisschen, dann hat man eigentlich die beiden neuen Pads, die sich tatsächlich recht ähnlich anfühlen. Xbox-Pad ist ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen geschrumpft, ein bisschen handlicher, nicht mehr ganz so klobig und das PlayStation 4-Pad ist dafür ein bisschen gewachsen, etwas längere Hörner gekriegt, liegt ein bisschen besser in der Hand. Also von daher war ich damit durchaus zufrieden, hatte das Gefühl, damit die könnte ich echt sehr, sehr lange in der Hand haben. Fühlt sich also auf jeden Fall sehr gut an. Vielleicht noch kurz zu Rise dann, bevor Joe vielleicht auch ein bisschen was sonst dazu sagen kann oder vielleicht noch die eine oder andere Frage stellt oder dergleichen. Ja, Rise, muss ich sagen, war jetzt keine Enttäuschung, aber hauptsächlich, weil ich auch nichts davon erwartet habe. es spielt sich auf jeden Fall nicht so, wie es im Trailer ausgesehen hat, worüber ich sehr glücklich bin. Es ist ein Hack-and-Slay-Spiel. Das heißt also, es ist nicht so, dass man wie irgendwie quasi an einem Band gezogen durch die Levels eiert und dann einfach eine Quicktime-Events erfüllt, sondern man läuft schon komplett frei, ganz normal Angriffstaste, es gibt eine Taste für einen Shield-Bash, es gibt eine Block-Taste und mit B löst man dann quasi, wenn man einen Gegner ein bisschen bearbeitet hat, so eine Art Quicktime-Event eben aus, wo man in einer cinematischen Ansicht eben um die beiden Kämpfenden herumfährt und ein paar Mal den Knopf drücken muss, um dann verschiedene Manöver auszuführen, die dann aber komplett in der Animation gelockt sind, das heißt, wo man keine freie Entscheidung hat, sondern einfach die Animation abgespielt wird, wenn man eben im richtigen Moment die richtige Taste drückt. Wobei es jetzt in dem Fall der Fall war, und das ist, kann natürlich aber auch messintern sein, das ist ziemlich egal, wann ich gedrückt habe, ich habe einfach die ganze Zeit auf X gehämmert und dann ist es halt abgelaufen. Ich hoffe, dass es dann noch ein bisschen spezifischer sein wird in der eigentlichen Spieleversion. Und dann gibt es eben Finishing Moves. Die sehen tatsächlich sehr cool aus. Es gibt auch ein paar, man hat einen Koop-Modus jetzt gespielt auf der Demo, die es auf der Gamescom gab, und das sah tatsächlich bisschen cooler aus auf jeden Fall, als es noch in dem eigentlichen Trailer-Fall war, vor allem, weil das Koop sich eben sehr gut angefühlt hat. Man hat so eine Art Gladiatoren-Arena gehabt, wo man eben mit einem anderen Spieler zusammen reingegangen ist, und es gab zum Beispiel auch Koop-Finishing-Moves, was ich sehr cool fand. Also wenn der eine gerade in einem Finishing-Move begriffen war und man ist in der Nähe und drückt ebenfalls B, dann gibt's auch gemeinsame Koop-Finishing-Moves quasi. Durchaus cool. Zum Spielprinzip an sich, ja, es ist halt ein Koop-Modus gewesen, hat wahrscheinlich viel mit der Story zu tun. Man rennt halt eben durch Gladiatoren-Arenen. Dass das Ganze völlig unrealistisch ist, das wissen wir. Das hat jetzt keinen historischen Anspruch, und dieses Call of Duty-Feeling, was ich da schon irgendwie dann damals erwähnt habe, oder so, was wir damals schon erwähnt haben, als wir den E3-Trailer gesehen haben, kam auch da so ein bisschen auf. Da fährt dann so irgendwie, ne, der Boden des Kolosseums quasi fällt nach unten, und dann fahren da plötzlich irgendwelche großen Dörfer nach oben und so, die dann quasi die Plattform für das Spiel bieten, und Gras und so ein Gedöns, was natürlich völliger Quatsch ist. Also das sieht nicht nur völlig unrealistisch aus, das fühlt sich auch komplett so an. Das hast du doch gar nicht erzählt, das finde ich ja jetzt so absurd und ja. Ja, ist es auch. Also das Spiel hat keinen historischen Anspruch, überhaupt nicht. Ich denke, so viel können wir hier auf jeden Fall sagen. Hätte es nur noch gefehlt, dass sie irgendwie die Normandie hochgefahren hätten. Ja, das fühlt sich tatsächlich so an. Also in der einen Szene kommst du in dieses Kolosseum und stehst noch so am Rand, und dann fällt plötzlich der Boden ab, und das Lustige ist auch, plötzlich wird auch das ganze Kolosseum verdunkelt, was ich leider gar nicht verstanden habe, wie das funktionieren soll. Aber plötzlich war es dann eben dunkel, dass man so das Gefühl hat von einer Nacht, und man überfällt eben so ein Barbarendorf mit echten Barbaren drin, die man eben besiegen muss. Das war schon sehr übertrieben quasi, was da plötzlich möglich war mit großen Wasserbecken da unter und Brücken, die sich da drüber spannen und dergleichen. Schon etwas sehr krass übertrieben, aber naja, ich meine, wie gesagt, das hat, glaube ich, keiner anders erwartet. Grafisch, muss ich sagen, war ich dafür ein bisschen enttäuscht. Next-Gen-Grafik ohne Frage. Der große Augenöffner auch nicht, womit ich auch nicht gerechnet habe, aber trotzdem finde ich, hätte es noch ein bisschen cooler und spektakulärer aussehen können. Also den Riesenunterschied, habe ich das Gefühl, hat es für mich jetzt nicht gemacht. Es wirkt vor allem sehr generisch. Das ist natürlich jetzt Art-Design, aber es ist natürlich auch Teil der Grafik. Vielleicht kann auch dadurch nicht unbedingt sehr viel irgendwie besonders hervortreten, weil es eben so ein bisschen generisch wirkt. Da ist ein Killzone um einiges beeindruckender zum Beispiel, was auch am Anfang der Konsolengeneration erscheint, aber natürlich auch Sony intern in dem Sinne quasi entwickelt wird. Insgesamt aber war ich doch durchaus, sagen wir mal jetzt mal, positiv beruhigt, dass es eben kein reines, kein Rail-Shooter quasi in dem Sinne wird mit Hack-and-Slay-Anlagen, sondern ein freisteuerbarer Hack-and-Slay-Action-Titel ist. Und es spielt sich tatsächlich eigentlich ganz gut und ganz angenehm. Wie gesagt, es war sehr einfach jetzt in der Demo, aber ich meine, es ist ja auch absehbar. Wenn man da nur 10 Minuten hat, um da Leute durchzuschleusen, die noch nie gespielt haben, dann muss man das natürlich auch recht einfach gestalten. Und das ist ja eigentlich der Standard für Demos, für Messen und Conventions. Ja, willst du noch groß was zu sagen irgendwie? Nö, also ich eigentlich, was ich noch sagen würde, also ich habe auch, nachdem ich jetzt vorher nochmal ein bisschen so Gameplay im Internet gesehen habe, muss ich halt immer noch sagen, also wenn Santa Monica noch vorhaben sollte, neues God of War zu machen, wird Rise da keinen Stich machen. Also nee, das auf keinen Fall, ja. Es sieht einfach, wie du schon gesagt hast, du hast immer das Gefühl, da würde ich jetzt fast ein bisschen Immersion erwähnen, also, aber wenn du jetzt das so beschreibst, diese Gladiatoren-Arena hat wahrscheinlich nichts mit dem Hauptspiel zu tun, aber ich habe trotzdem immer wieder, wenn ich die Kampagne mir so anschaue, habe ich das Gefühl, ich habe da nicht das Gefühl, ich spiele gerade Rom im 2. Jahrhundert vor Christus oder so, es funktioniert einfach nicht, also God of War wirkt einfach sehr viel runder in dem Sinne, klar, es hat auch keinen historischen Anspruch, aber du hast zumindest das Gefühl, dass die griechische Mythologie und die ganzen Sachen sehr gut eingefangen werden, und auch das Kampfsystem sieht bei weit, auch mit God of War mittlerweile ein Kampfsystem hat, was vielleicht ein bisschen angestaubt ist nach 3 Teilen oder 4, wenn man Ascension mitzählt, immer noch sehr viel anspruchsvoller und sehr viel, ja, more rewarding ausschaut, als es Rise aussieht. Ja, definitiv. Aussieht. Also ich meine, es ist ein Kinect-Titel ursprünglich gewesen, und das merkt man dem Spiel auch jetzt noch an. Sie haben es wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Zeit gehabt, um es eben umzubauen, das System. Aber ja, also ich glaube, grundlegend gegen den Vorwurf quasi, dass es sich halt sehr, sehr wie ein modernes Actionspiel und Shooter anfühlt, ich glaube, den kann man nicht irgendwie, sagen wir mal, wegdiskutieren. Und das war jetzt auch hier wieder der Fall. Also es wirkt in keinem Fall realistisch. Das muss auch nicht unbedingt der Anspruch gewesen sein, aber dadurch wirkt das Szenario halt sehr generisch, weil man eben nichts Spezifisches für das Szenario wirklich hat, außer eben die Kostüme und so ein bisschen den Backdrop. Aber auch die Welt, wie ich schon gerade gesagt habe, scheint sehr, sehr anders zu funktionieren, als es zu der Zeit der Fall gewesen wäre, sodass es dadurch irgendwann ein bisschen quasi seinen spezifischen Reiz verliert und sehr ins Generische abdriftet. Aber andererseits, ich glaube, auf dem amerikanischen Markt, ich glaube, wer weiß da denn schon darüber Bescheid, wie Rom ausgesehen hat. Also es ist vielleicht so, It was like this in Rome at that time. Also ich meine, selbst wenn, ja natürlich, es kann natürlich auch sein, dass es da vielleicht einfach auch, dass es vielleicht so ein bisschen unser Anspruch ist, dass es quasi, wenn man in so einer Zeit spielt, da auch einen gewissen Realismus reinbringt und dass es vielleicht einfach auch auf anderen Märkten und für andere Leute völlig egal ist quasi. Das kann natürlich durchaus auch sein, ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter und ich gehe dann auch direkt weiter einfach zur PlayStation 4, weil das quasi der logische nächste Schritt quasi ist. Bei der PlayStation 4 war es ein bisschen anders und ich fand beides sehr cool. Es waren zwei verschiedene Ansätze quasi, die Booth aufzubauen. Wie gesagt, bei Microsoft, da gab es viele einzelne Schlangen für einzelne Spiele und ein eher offenes Prinzip, wo man viel durch die Booth durchlaufen konnte und wie gesagt, zum Beispiel auch Spark jederzeit sich einfach angucken konnte, ohne jetzt eine spezifische Schlange anstehen zu müssen, sondern einfach hinter die Konsole stellen und warten, bis dann einer den Controller freigibt und dann konnte man spielen. Das fand ich sehr, sehr cool. So einen Bereich gab es bei Sony gar nicht. Man musste immer anstehen, was ein bisschen schade war. Das heißt also, um den Controller in der Hand zu haben, musste man auf jeden Fall sich immer irgendwie anstellen für mehrere Stunden. Tatsächlich auch. Also ich habe jetzt für die ab 18 Booth, also es gab zwei Bereiche, es war einmal eingeteilt ab alles unter 16 und dann eine ab 18 und für beide muss man anstehen. Als ich mich morgens angestellt habe am zweiten Tag, war bei dem unter 16 schon eine Schlange, die an der Stelle war, wo dann stand, ab hier noch ungefähr 3 Stunden. Das heißt also, da hat man schon lange gestanden. Als ich mich dann angestellt habe, konnte ich nicht richtig einschätzen, wie lange es dauert, aber insgesamt habe ich 4,5 Stunden gestanden, also tatsächlich war es eine enorm lange Wartezeit, auch wesentlich länger als bei Microsoft und ich glaube, das war in der Hinsicht bei Microsoft ein bisschen praktischer, weil du dich eben für spezifische einzelne Spiele anstellen konntest, nur war die Schlange dann einfach kleiner, wohingegen es eben bei Sony war, du hast dich für die ganze Booth angestellt. Andererseits, als du dann erstmal drin warst, und das muss ich sagen, war sehr cool und da habe ich dann auch verstanden, warum es so lange gedauert hat, man kam eben rein, man ist erstmal durch zwei Kinos quasi durchgeschleust worden, da werde ich jetzt gleich noch mehr zu sagen, wo man eben Live-Gameplay gesehen hat zu zwei Spielen und dann kam man in die eigentliche Booth, wo man dann spielen konnte und da war es dann dafür komplett offen, also es gab so ein paar Fatboys, die in der Ecke lagen, wo man sich hinschmeißen konnte und noch kurz rumsitzen konnte, die haben da auch sofort gesagt, ach komm, bleibt so lange, wie ihr wollt. Ich wollte zum Beispiel Watch Dogs Präsentation noch sehen, die nächste lief dann in einer Dreiviertelstunde, weil die auf einem einfach immer einem gewissen Takt von einer Dreiviertelstunde oder Stunde ungefähr lief immer die nächste Präsentation. Das heißt, es war noch eine Dreiviertelstunde, ich habe schon gedacht, scheiße, jetzt verpasse ich die Watch Dogs Präsentation nochmal in die Nö, bleibe aber eine Dreiviertelstunde hier, kein Problem. Haben mir noch so ein kleines Ticket in die Hand gedrückt, sodass ich dann auch quasi in den äußeren Bereich, der unter 16 war, reingehen konnte, um dann aber in den ab 18 Bereich jederzeit wieder reinzukommen. Also wirklich sehr, sehr cool. Und dann habe ich eben das erste Mal das PlayStation 4 Pad in der Hand gehabt und habe Assassin's Creed 4 gespielt, weil das nämlich eins der Spiele war, die spielbar waren eben in der ab 18 Booth. Und muss sagen, das Gleiche, was ich gerade schon gesagt habe, dass quasi sich die neuen Pads anfühlen, als hätte man die alten beiden so ein bisschen miteinander gemerged. Das Sony-Pad liegt wesentlich besser in der Hand, das PlayStation 4-Pad, als das PlayStation 3-Pad noch. Wesentlich besser, muss ich wirklich sagen. Also ich hatte das Gefühl, nur beim PlayStation 3-Pad, dass das sehr schnell in die Handinnenfläche drückt, weil die Hörner recht kurz waren und dadurch quasi immer genau in der Handinnenfläche lagen. Kommt vielleicht auch immer ein bisschen auf die Hände an. Ja, asiatische Hände sind ja klein. Also richtig. Daran liegt es wahrscheinlich, die kleinen Asiaten mal wieder. Aber auf jeden Fall war das für mich immer ein Störfaktor. Da fand ich immer, leer lag das Xbox 360-Pad wesentlich besser in der Hand. Das hat sich jetzt grundlegend geändert, weil die Hörner wesentlich länger geworden sind. Die Analogsticks fühlen sich viel besser an, was natürlich allein schon, glaube ich, damit zu tun hat, dass es eben nicht mehr nach außen gewölbt ist, der Grip-Bereich, sondern auch nach innen, wie beim Xbox-Pad, sodass du wirklich mit den Daumen ein bisschen in der Kuhle liegst und wesentlich mehr haltest, habe ich das Gefühl. Die Analogsticks an sich fühlen sich extrem gut an, auf jeden Fall. Die Tasten auch. Das D-Pad ist komplett gleich geblieben. Die Schultertasten haben sich auf jeden Fall ein bisschen verbessert. Die fühlten sich beim PlayStation 3-Pad, und ich glaube, das war ja auch so ein normaler Kritikpunkt, dass sie immer so ein bisschen labberig sich anfühlen. Ja, das Problem war vor allem L2 und R2. Du hast halt nicht wie beim Xbox 360 Controller so eine Art dieses Horn, womit du dich richtig reinlegen kannst, sondern du rutschst relativ einfach nach hinten ab. Und das ist bei Shootern extrem nervig, weil du immer mit R2 schießt eigentlich. Ja, genau. Und ja, du hast nicht das Gefühl, und du hast das Gefühl, du beim DualShock 3, dass du den nur so kurz reintrittst, und du hast nie das Gefühl, du hast richtig richtig, macht nicht richtig Klack, wenn du nach hinten drückst, sondern du drückst ihn nur so ein bisschen rein und der Widerstand nach außen ist relativ hoch. Das heißt, das ist wieder so ein als würdest du einen Schwamm runterdrücken. Ja. Das ist aber im DualShock 3 extrem nervig. Ja, also das haben sie auf jeden Fall definitiv irgendwie nochmal angesprochen. L1 und R1 sind ein bisschen größer geworden, habe ich das Gefühl. Die sind einfach etwas größere Tasten. Das war ja vorher einfach nur so ein kleines Rechteck. Die sind ein bisschen abgerundet und ein bisschen größer geworden. Und es ist jetzt einfach so, dass es, glaube ich, immer noch wahrscheinlich ein bisschen besser sich anfühlt, vielleicht auf dem Xbox-Pad. Aber zumindest ist es jetzt eben leicht nach außen gewölbt auch. Es ist also nicht mehr so abfallend, dass man leicht abrutscht, sondern es hat so eine leichte Wölbung, wieder so eine leichte Kuhle, wo die Finger wesentlich besser reinpassen. Und sie fühlen sich auf jeden Fall vom Trigger her ein bisschen besser an. Was mir beim Xbox-Pad ein bisschen besser gefallen hat, und das war auch schon beim 360-Pad so, ist, dass die R2 und L2 länger sind, länger gezogen, sodass der Weg ein bisschen ein anderer ist. Also du hast nicht das Gefühl, du drückst quasi, du hast nicht so einen 45-Grad-Winkel, sondern dadurch, dass sie so lang gezogen sind, musst du es nicht ganz so weit reindrücken, bleibst immer ungefähr in derselben Position. Wohingegen es eben beim Sony-Pad ist, dadurch, dass sie quasi am oberen Rand befestigt sind, klappen sie halt fast in einem 45-Grad-Winkel zurück, sodass du quasi relativ weit reindrückst. Das ist, glaube ich, ein bisschen gewöhnungsartig. Das hat mir jetzt noch nicht ganz so gut gefallen, aber grundlegend fühlen sie sich wesentlich besser an. Und dann habe ich vor allem noch ein Spiel gespielt, das hieß War Thunder. Das ist so ein bisschen wie World of Tanks und World of Warplanes, ein Free-to-Play-Spiel, was eben eben diesen Bereich auch anspricht. Hauptsächlich geht es dabei um Flugzeuge. Man kann aber im Spiel auch, obwohl es in der Demo jetzt nicht spielbar war, anscheinend auch Panzer spielen. Und ist einfach ein so 32 gegen 32 Luftkampfspiel. So Dogfights mit etwas langsamerem Erster- und Zweiter Weltkriegsmaschinen. Hat durchaus viel Spaß gemacht, aber vor allem, glaube ich, war es auch ein Teil der Booth, weil man eben da das Touchpad sehr gut ausprobieren konnte. Und am Anfang hatte ich ja so ein bisschen Bedenken, dass das Touchpad, was ja quasi die größte Neuerung so ungefähr auf dem PlayStation 4 Pad ist, ein bisschen schwer zu erreichen ist, wenn man eben den Controller in der Hand hat. Da hatte ich das Gefühl, man muss vielleicht so ein bisschen den Griff um das eine Horn lösen, um eben wirklich ranzukommen, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht muss man auch ein bisschen in die Mitte, weil ich halt dachte, das funktioniert wahrscheinlich so ähnlich wie ein Laptop-Touchpad zum Beispiel, wo man ja meistens in die Mitte muss, weil man ja gewisse Bewegungsspielraum haben muss, damit man eben die Maus weit genug kriegt. Das ist tatsächlich nicht der Fall und da bin ich auch sehr zufrieden mit. Das ganze Touchpad erreicht sich mit den Daumen sehr einfach eigentlich und man kann schon am Rand sehr gut das Ganze bedienen, weil das Touchpad sehr empfindlich ist. Das heißt, selbst wenn man am Rand wenig sich bewegt, kann man im Normalfall den Cursor auf dem Bildschirm schon sehr gut und weit bewegen. Das war jetzt bei War Thunder sehr gut gemacht, weil man eben da das Menü komplett mit einem Cursor, also einfach mit dem Mauszeiger bedient hat oder bedienen konnte. Und dadurch sich einfach frei bewegen konnte, das haben wir eben mit dem Touchpad gemacht. Das Einzige, was natürlich ein bisschen daran das Problem ist, ist, dadurch, dass das Touchpad so empfindlich ist, ist natürlich ein bisschen schwierig, sich dran zu gewöhnen, damit zu steuern. Und ich habe das Gefühl, es war keine besonders smoothe Bewegung quasi. Also wo man beim Laptop-Touchpad, ich glaube, das kennt jeder einfach so, einfach seinen Finger bewegt und hat eine durchgehende, fließende Bewegung, hatte das etwas Stotterndes auf dem Touchpad jetzt. Da das wahrscheinlich aber hauptsächlich für Menübedienung oder für ein bisschen kleineren Kram, irgendwie wie zum Beispiel beim Playroom jetzt irgendwie so kleine Viecher in den Raum werfen oder so ein Kram, weil es hauptsächlich, glaube ich, für sowas gedacht ist, würde es nicht groß stören, aber das muss man dann einfach mal in den einzelnen Spielen sehen. Und ich finde, der größte Pluspunkt eigentlich, den das Touchpad hatte, und das war auch so einer der Punkte, wo ich mir einfach ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, war, wie letztendlich der Klick funktioniert. Bei einem Laptop-Touchpad, glaube ich, kennen wir das alle, man drückt drauf, aber seine ebene Fläche, man hat keinerlei Rückmeldung darüber, ob man jetzt wirklich geklickt hat oder nicht. Es sei denn, man sieht es natürlich, aber man hat jetzt keine rein haptische Rückmeldung. Man drückt drauf und dann hat es entweder geklappt oder nicht. Ich dachte, so ähnlich würde es auch beim Sony-Pad funktionieren und gerade im Eifer des Gefechts, glaube ich, wenn man da irgendwie klicken muss, ist das ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich hat das ganze Touchpad einen Hub. Also vom Prinzip her fühlt sich das Touchpad an wie ein Button. Wenn man drauf drückt, gibt es einfach ein kleines Stück nach und man hört und fühlt einen richtigen Widerstand und man fühlt auch, wenn man geklickt hat, man hört ein leises Klick quasi. Also man hat tatsächlich wie ein normaler Button oder wie ein Mausbutton quasi tatsächlich das Gefühl von Hub. Und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also dadurch hat man wirklich ein sehr gutes Feedback, ob es jetzt gerade mit dem Klicken geklappt hat oder nicht. Ich glaube, das trägt natürlich nicht unbedingt zur Haltbarkeit des Touchpads bei. Und ich glaube, darum mache ich mir so ein bisschen Sorgen, zumal das Touchpad, dadurch, dass es so groß ist, natürlich sich nicht komplett runterdrücken lässt. Wenn das Touchpad quasi auf einer Ebene liegen würde und sich nur komplett runterdrücken lassen würde oder nicht, dann hätte man wahrscheinlich ein Problem, wenn man rechts außen drückt, dass man es nur ganz schwer runterdrücken könnte. Deswegen ist es quasi auf einer Wippe, sodass man, wenn man rechts runterdrückt, dann geht auch nur der rechte untere Teil runter. Und ich glaube, gerade dadurch kann ich mir vorstellen, einen recht hohen Verschleiß, aber da muss man jetzt mal abwarten. Ich meine, Sony wird sich da Gedanken drüber gemacht haben und ich gehe davon aus, dass da wahrscheinlich auch keine großen Probleme auftreten, aber das wirkt wie ein Teil, das sich recht leicht verschleißen könnte. Ja, kurze Unterbrechung, vielleicht hier an dieser Stelle auch nochmal. PlayStation 4 Pad irgendwie so, ich habe es ja gerade schon angesprochen, die größte Kritikpunkt, du hast ja auch schon gesagt, was quasi ein bisschen das Problem war. Wie fühlt es sich denn für dich jetzt an, nur von dem, was du bislang quasi gesehen hast? Du hast ja noch nicht eine Hand gehabt, aber Wie ist denn dein Gefühl quasi? Wie sieht's aus? Hast du das Gefühl, dass das PlayStation 3-Pad dann eher mit dem Xbox 360-Pad, das PlayStation 4-Pad eher mit dem alten 360er-Pad mithalten kann und mit dem neuen Xbox One-Pad? Also ich glaube schon, weil also das Ding ist ja, ich habe nicht so große Hände, das heißt, das PlayStation, ich hatte mit den DualShocks früher nie so Probleme, aber ich kann mir schon nachvollziehen, dass der Xbox Controller besser in der Hand liegt, egal ob du kleinere oder größere Hände hast. Also er liegt einfach gut in der Hand. Und sieht auch so aus, als hätte Sony wirklich sich die Kritik angenommen und auch eigentlich die hauptsächlichsten Kritikpunkte beseitigt. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die konnten sie einfach nicht ändern. Also zum Beispiel, es gibt ja Leute, die haben lieber den linken Analogstick da, wo beim DualShock das Digipad ist. Also das ist ja bei der Xbox so. Ja, das ist, glaube ich, Gewöhnungssache, wo du dann den Daumen hin hast. Ich habe da jetzt noch nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt eine Position besser ist für meinen Daumen als die andere. Generell aber habe ich das Gefühl, sie haben in den richtigen Stellen gedreht. Wie gesagt, also vor allem R2, L2, zumindest keine konvexen Analogsticks mehr, sondern konkave, wie bei der Xbox auch. Das Digi-Kreuz so gelassen, wie es ist, weil also ich bin mit dem neuen Digi-Kreuz von der Xbox One noch immer nicht so ganz überzeugt, als ich es gesehen habe. Also ich glaube, ich bevorzuge dann doch dieses vielleicht ein bisschen so engere Design der PlayStation, also dass du nicht irgendwie das Freiheit hast, über die Mitte auch noch ein bisschen Dings zu haben, aber ich habe so das Gefühl, die sind sehr viel griffiger und das Feedback ist einfach besser. Bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie die denn jetzt in der Hand zu halten sind. Aber letztendlich, klar, ich habe mit beiden Pads gespielt. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Form irgendwie Anpassungsschwierigkeiten habe. Ich meine, ich spiele mit DualShock seit 3 Generationen. Mit der Xbox hatte ich letzte komplette Generation. Also von daher bin ich eigentlich sehr zufrieden mit den beiden Controllern. Also hab da eigentlich. Aber was mich vielleicht noch interessieren würde, ist, ob man den Share-Button ausprobieren konnte. Nee, den konnte man leider nicht ausprobieren. Das aber war so eine Sache. Aber den hat man gesehen, oder? Der war schon drin. Ja, klar. Also ich meine, das waren halt die fertigen PlayStation 4 Controller. Also von daher gesehen hat man ihn auf jeden Fall. Man konnte ihn leider nicht nutzen. Man konnte leider auch nicht ins Menü. Und das war, glaube ich, auch so eine Sache, die ich bei beiden gerne ausprobieren hätte. Also nicht ins XMB, also nicht in die Benutzeroberfläche. Genau, Konsole. Richtig. Okay. Genau, richtig. Also aber ich glaube, die sind auch noch nicht komplett fertig wahrscheinlich. Nee, sind sie auch noch nicht. Das macht auch Sinn. Ich habe da auch nicht wirklich mit gerechnet, aber vor allem bei der Xbox, glaube ich, wäre es auch nicht möglich gewesen. Ich meine, du bist ja nur kurz rangetreten an den Controller und an den Bildschirm, um eben die Demo zu spielen und dann wieder rauszugehen. Das war natürlich bei Sony ein bisschen anders, weil du dich quasi frei bewegen konntest und auch, wenn du wolltest, die Demo von Assassin's Creed 4, wenn gerade genug Platz war, 5 oder 6 Mal durchspielen, sodass du quasi wesentlich mehr Interaktion mit dem Controller und der Konsole hattest. Und da hatte ich halt nicht wirklich drauf gehofft, aber halt, ich habe es zumindest mal ausprobiert, zu gucken einfach, kann man auf den Home-Button drücken quasi und kommt man ins Startmenü, kann man mal schauen, wie es da aussieht. Für mich war es vor allem interessant, einfach um zu sehen, eben gerade weil du eben den Share-Button ansprichst, wie schnell ist das Ganze? Wie gut läuft das Ganze tatsächlich ab? Also du hast übergesehen, vor dir stand eine Xbox One und vor dir stand eine PlayStation 4. Also du hast gesehen, du spielst gerade auf der Hardware auf jeden Fall. Und entsprechend ist die Hardware schon da gewesen. Und dann hätte es mich natürlich interessiert, wie schnell zum Beispiel das ganze System funktioniert. Ich meine, das, was quasi ein bisschen das Ganze auch ausmacht, ist, dass man alles simultan machen kann. Die Xbox hat da sehr viel mit geworben, die PlayStation mit dem Share-Button eben auch, dass man einfach nebenher kurz auf die Oberfläche vom Share wechseln kann, um dann eben da kurz einen kleinen Clip hochzuladen und sofort wieder einzusteigen. Diese simultanen Übergänge, das konnte man leider nicht ausprobieren und den Share-Button, wie gesagt, leider eben auch nicht. Das fand ich auch ein bisschen schade. Also gerade der Share-Button wäre natürlich cool gewesen, wenn sie so eine Art Live-Demo gehabt hätten von der Gamescom, wo man sagen kann, ne, einfach jemand, der spielt, kann einfach kurz danach seine kurze Partie. Im Normalfall waren das ja zurechtgeschnittene Demos, wie zum Beispiel Assassin's Creed 4, das war ein kleiner Abschnitt, da hat man 5-6 Minuten dran gespielt und dann quasi konnte man den Abschnitt von vorne starten. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn man die kurze Partie hätte hochladen können. Gab es leider nicht das Feature. Aber wahrscheinlich einfach auch nur, weil dann, ich meine, die Server werden noch nicht wirklich da sein, das ist alles noch nicht final, macht natürlich auch ich Sinn. Ich denke auch, das finale Dashboard-Design wird dann auch erst kurz davor, dann vielleicht gibt es sogar noch einen Day-One-Patch oder sowas, also. Ja, klar. Auf jeden Fall. Wäre cool gewesen, aber das gab es leider nicht. Nee. Aber man hat natürlich den Button schon gesehen, der Controller war ja in dem Sinne komplett. Und quasi die Lightbar hat man natürlich auch noch gesehen. Das war eigentlich ganz cool. Es gab auch den Sony Playroom. Ich werde jetzt gleich noch auf die ganzen Spiele eingehen, die wir da würde ich dich auch noch gerne fragen. Und zwar, die Lightbar ist ja immer an, oder? Die Lightbar ist immer an, ja. Also die Lightbar leuchtet durchgeht. Spiegelt sich das im Bildschirm? Kommt wahrscheinlich auf den Bildschirm an. Also alle Bildschirme, die auf der Präsentation da waren, war das nicht der Fall. Im Normalfall sind die meisten Displays heutzutage ja sowieso entspiegelt, oder? Aber ich weiß es nicht. Also potenziell kannst du es, glaube ich, schon. Wenn du jetzt einen nicht entspiegelten Monitor hättest, dann könnte das, glaube ich, durchaus sein, dass sie spiegeln würde, ja. Es gibt ja nämlich so ein paar Bedenken, aber es gibt Leute, es gab dann ein bisschen Ah, du meinst jetzt wegen dem Feedback, wegen Erkennung? Einfach? Nee, es geht darum, dass es nervig ist, wenn du zum Beispiel, wenn du gerade eine sehr dunkle Szene hast und du dann im Bildschirm so einen leichten blauen Punkt von der Lichtleiste deines Controllers siehst. Ich weiß nicht, ob er optional ausstellbar ist. Das kann ich jetzt nicht. Das war nämlich so ein Punkt, wo Sony noch nicht so ganz sicher klar gemacht hat, ob man die dann einfach auch ausstellen kann oder nicht. Also die Lightbar lief durchgehend. Ja, bisher lief halt immer durchgehend. Man fragt sich ja, ob man das in bestimmten Situationen ausschalten kann, weil ich weiß halt nicht, es kommt halt darauf an, wahrscheinlich, wie weit du vom Fernseher weg bist und so weiter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen nervig sein könnte, deswegen. Ich meine, die Lightbar hat ja eine recht spezifische Funktion, ne? Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass du das abstellen kannst in Spielen, in denen du es nicht wirklich brauchst. Ist halt die Frage, inwieweit du es in vielleicht auch in Zukunft in den meisten Spielen brauchen wirst und deswegen vielleicht doch nicht abstellen kannst. Das kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich habe auf jeden Fall kein Feature gesehen und das wäre jetzt ja quasi so der Übergang dazu, dass man sagen würde, wenn man es nicht braucht 20 Sekunden lang, fährt die Lightbar langsam, weißt du, wird sie langsam dunkler und ist dann aus. Und wenn man sie das nächste Mal benutzt, springt sie halt an. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich technisch umsetzbar wäre, dass man eben, wenn man sie das nächste Mal benutzt, dann auch sofort sie reagiert, wenn sie erst noch angehen muss. Keine Ahnung, dazu kann ich leider nichts sagen. Müssen wir einfach mal abwarten. Genau, das müssen wir einfach mal abwarten, ja. Genau, ich werde jetzt gleich noch auf die ganzen Spiele eingehen, die wir dann in der Booth gesehen haben. Und ab da startet dann ja sowieso der Teil mit den Spielen. Noch kurz zum Playroom, weil das eben auch ein bisschen was mit dem Controller noch zu tun hat. Der Controller hat ja auch eingebaute Boxen. Was ich ehrlich gesagt schon wieder fast vergessen hatte, oder das heißt fast, ich hatte es einmal wieder vergessen, dass es tatsächlich auch eingebaute kleine Lautsprecher gibt in dem Controller an sich. Und man konnte eben auch den Playroom ausprobieren, mit einer super einfachen Demo quasi. Man hat sich auf so eine kleine Couch gesetzt, man hat eben den Controller in die Hand gekriegt und der Controller quasi musste erstmal eingegeben werden in das System quasi. Das war aber eigentlich ganz cool, vor allem weil eben das System, also die Kamera komplett erkannt hat, wirklich wo der Controller ist, an welcher Stelle er ist und auch wirklich ausgeglichen hat quasi, um zu sehen, wo die Lightbar ist. Es war ein extrem cooles und sehr, sehr eingängiges System, hatte ich das Gefühl. Es funktionierte schon extrem gut und vor allem auch absolut instant. Und dann hatte man eben im Playroom quasi die Möglichkeit, so ein bisschen, wenn man auf das Touchpad gedrückt hat, dann hat man quasi immer, wenn man drauf gedrückt hat, dann hat man so kleine Roboter quasi in seinen Controller reingeladen. Das war so die Idee davon. Das hat man natürlich nicht gesehen irgendwie, man auf dem Bildschirm sich selbst mit dem Controller gesehen. Aber man hat halt immer die Dinger reingeladen und wenn man quasi dann den Controller gedreht hat, was ja die Dings erkannt hat, dann hat man leichtes Gerumpel aus dem Controller gehört. Und wenn man dann tatsächlich sein Ohr an den Controller rangehalten hat und ein bisschen bewegt hat, hat man quasi gehört, wie da drin die Roboter rumpurzeln. Und das ist natürlich in dem Sinne super unspektakulär und absolut kindisch, aber es war tatsächlich echt beeindruckend ein bisschen. Also es war wirklich ziemlich cool, den in der Hand zu haben und wirklich das Gefühl zu haben, vor allem weil die Lautsprecher gut genug waren, um da eben so ein gewisses Raumgefühl zu entwickeln, dass man das Gefühl hat, da drin purzelt etwas rum und klackert. Und man hat halt auch eben durch das leichten Rumble gehabt, also leichtes Feedback auch vom Rumble, so dass man das Gefühl hatte, da bewegt sich jetzt ein bisschen was drin. Und dann konnte man die eben über das Touchpad einfach rauswerfen in den Bildschirm und sie eben da noch ein bisschen manipulieren, eben mit der Bar. Aber tatsächlich erkennt derzeit, das hat man zumindest schon gesehen, die PlayStation schon sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr genau, wo genau sich die Lightbar befindet. Und auch zwar alle Daten davon, also nicht nur von rechts nach links, sondern auch eben Neigung von oben nach unten. Sowohl horizontal als vertikal eben die Neigung erkennen sie auch schon. Das war tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also diese Lightbar scheint durchaus eine sehr gute Erkennung zu haben und auch durchaus instant zu funktionieren. Und ich kann mir deswegen auch schon, weil wir jetzt eben gerade das Thema hatten, auch durchaus vorstellen, dass es doch einige Spiele gibt, die das dann auch wirklich speziell nutzen werden. Dass man eben diese Möglichkeit hat. Ne? Also ich meine, wir haben das ja schon gesehen, von wegen, hat man es ja damals bei der Vita schon gesehen, ne? Dass man mit so einem leichten Whip nach oben quasi im Spiel was beeinflussen kann. Auch bei PlayStation 4 Spielen, bei ein paar Demos hat man das schon gesehen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass einige Spiele nutzen werden. Und da wäre dann die Lightbar dann eigentlich durchgehend, glaube ich, an. Einfach, ja. Geht ja eigentlich nicht anders. Wurde jetzt vorhin noch Rumble angesprochen, also würde ich auch noch fragen, der Xbox One Controller hat, so wie ich weiß, dann mehr als nur diese klassischen Rumble-Motoren, sondern auch anscheinend so noch mehr Rumble-Motoren auch an den speziellen Tasten. So, ich weiß nicht, ob du das irgendwie jetzt bemerkt hast beim Spielen, bei Rise zum Beispiel, wenn du irgendwie auf welche Tasten drückst, dass du da eben noch verschiedene Arten von Rumble irgendwie dabei hast. Ganz ehrlich, das habe ich gar nicht bemerkt. Und ich glaube, das war jetzt in dem Fall auch nicht spezifisch drin. Also es war Rumble drin und es war natürlich auch distinguierter Rumble drin, also rechts, links und so ein Kram. Zum Beispiel, wenn du halt eben geblockt hast mit dem Schild und die Kamera leicht gedreht, das hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass eben der Rumble von etwas anderen Richtungen kam, quasi so, weißt du, aus der Richtung, aus der Schlag kam und so ein Kram. Also es ich glaube, beim X-Roll-Controller haben sie jetzt noch Rumble da, wo die Schultertasten sind. Ja, das habe ich wiederum gar nicht mitgekriegt. Aber ehrlich gesagt habe ich die Schultertasten auch gar nicht groß benutzt. Ja, ist wahrscheinlich bei einem Shooter wahrscheinlich wäre besser gewesen, wenn man da kriegt. Stimmt, ja, beim Shooter hat man es wahrscheinlich eher gesehen, ja. Das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert, das kann durchaus sein. Also ich habe mit den Schultertasten hast du, glaube ich, kaum operiert, ehrlich gesagt, in dem Spiel. Deswegen habe ich da auch die Hand nie gehabt. Kann durchaus sein, dass es da nochmal ein spezifisches Rumble Rumble gibt, ja, und das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, kommt man quasi eigentlich so ein bisschen zu den Spielen, beziehungsweise ich werde jetzt einfach mal durchgehen durch die Sachen, die ich eben im Sony-Stand gesehen habe, weil der eben zu groß war und man sich doch relativ lange aufgehalten hat. Ich habe gerade schon erwähnt, dass man, wenn man reingekommen ist, eben durch an zwei Kinos vorbeigelaufen ist, durch die man so ein bisschen durchgeschleust wurde, und in jedes Kino, man hat eben so ein kleines Kinoticket gekriegt, das man abgeben musste, um sich eben dann da eine Gameplay-Demo anzugucken. Und das war einmal Infamous Second Son und Killzone Shadowfall. Beide also nicht spielbar. Ich glaube, da hat keiner auch so richtig mit gerechnet, aber das schon mal vorweg, man konnte sie auf jeden Fall nicht spielen. Aber man konnte live Gameplay sehen, beides mal mit einem Developer, der da war und extra gespielt hat. Bei Infamous Second Son gab es erstmal einen Trailer vorweg, das ist derselbe Trailer, den man auch, der veröffentlicht wurde, also den man auch ganz normal auf Game Trailers zum Beispiel oder anderen Videoseiten, IGN und so, sehen kann. Das heißt also, das ist der normale Trailer, der vorweg lief, und da waren wir alle schon so, oh, man sieht nur einen Trailer, ist ja lame, haben schon die Kopfhörer abgenommen, und da meinte der Developer schon, oh, nein, es geht noch weiter, es gibt noch Gameplay. Und dann hat man eben eigentlich das Gameplay gesehen, und ich muss sagen, das Gameplay sah schon ziemlich awesome aus. Also ich habe noch nie ein Infamous gespielt, bin jetzt auch kein großer Fan von, das ist mir eigentlich relativ egal, also ich habe eine komplett neutrale Haltung, aber das Gameplay sah sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Grafisch war das auch ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Sah natürlich nicht so gut aus wie Killzone. Trotzdem die Hintergrund, also beziehungsweise die normalen Texturen, Umgebungstexturen, Bodentexturen dergleichen waren okay, die sahen cool aus, nicht wahnsinnig beeindruckend. Was besonders cool aussah wirklich, waren die Charaktere, und ich finde, das hat man ja auch so ein bisschen im Trailer schon gesehen. Wir haben ja damals auch darüber geredet, dass gerade die Mimik und quasi so ein bisschen die Emotionen in dem ersten Trailer, den man dazu gesehen hat, sehr gut rübergekommen sind eigentlich, oder im zweiten Trailer war das ja, wo eben die Hauptfigur mit dem Bruder zusammen im Jeep gefahren ist. Das war auch in dem Fall jetzt hier der Fall, und gerade die Figur, da hat man sich sehr viel Mühe mitgegeben. Die Dings sah extrem geil aus, die Kleidung des Hauptcharakters, der hat so eine Jeans-Weste quasi getragen, wo man an der Seite so ein bisschen Fransen eben hat an den abgeschnittenen Ärmeln, das sah schon sehr cool aus, die einzelnen Fransen fast konnte man erkennen, und natürlich halt, was Partikeleffekte und Kampfeffekte angeht, sowieso sehr, sehr cool. Gameplay-mäßig quasi, was man jetzt so ein bisschen gesehen hat, man kann ja, und das konnte man anscheinend ja den anderen auch schon, so ein bisschen fliegen eben, so ein kurzes Stück gleiten. Er kann sich außerdem so ein kurzes Stück quasi in seiner Materie fast auflösen, und es ist nur noch so ein kleiner Wirbelsturm aus Glut und Asche, der so ein kleines Stück nach vorne springt, also wie so ein Mini-Teleport. Was ganz cool war und was man, glaube ich, vorher noch nicht gesehen hat, war eben ein Feature überall in der Stadt verteilt, in der man sich eben bewegt, sind so kleine Lüftungsschächte auch außen an den Gebäuden eben angebracht, und wenn man eben auf so einen Lüftungsschacht zuspringt, dann verwandelt er sich eben wieder in Rauch und Asche und wirbelt einmal durch den Lüftungsschacht, um oben über dem Gebäude wieder rauszukommen. Das ist quasi so eine Art sehr hoher Jump, so eine Art Double Jump oder Super Jump quasi, wo du einfach nur sehr hoch über die Szenerie fliegen kannst. Das sah sehr, sehr cool aus, extrem dynamisch und sehr, sehr schnell, das ganze Gameplay dadurch. Und der Rest, den kennt man quasi, hat man ja schon gesehen, im Nahkampf eben diese flammenden Ketten, die er eben um seine Armgelenke gewickelt hat. Er wirft mit Feuerbällen und dergleichen. Leicht zerstörbares Terrain, also so ein paar Sachen scheinen zerstörbar zu sein, nicht alles, aber so ein paar eben so, zum Beispiel was Deckung und dergleichen angeht, das kann man eben kaputt machen. Und ganz am Ende der Demo hat er eben nochmal gezeigt, dass tatsächlich diesen ersten, den Move, den man im ersten Trailer sieht, wo er eben in die Luft springt, zurück auf die Erde zufliegt und eben diesen großen Explosion um sich rum macht, das ist tatsächlich nicht für einen Trailer gewesen, das ist anscheinend tatsächlich so eine Art großer Finishing-Move, den man auch im Spiel machen kann, weil am Ende der Demo macht er den nämlich auch nochmal, legt sich mit einer großen Truppe von Polizisten an und springt in die Luft und macht dann eben diese riesige Explosion. Das sah schon wirklich tatsächlich sehr, sehr cool und auch beeindruckend aus. Also war ich, ehrlich gesagt, schon ziemlich positiv überrascht auf jeden Fall von dem Spiel. Ich weiß gar nicht, hast du damals mal die ersten beiden gespielt? Ich muss ehrlich zugeben, nein, obwohl ich Infamous sogar im Zuge der PSN-Entschuldigungsaktion sogar theoretisch auf der PS3 habe. Ah ja, stimmt. Das heißt, wenn ich irgendwann Lust habe, kann ich auf jeden Fall Infamous 1 mal spielen. Es ist nur so, dass es mich nie in dem Sinne gereizt hat, also so Supernatural, Power, Open World, in dem Sinne. Könnte schon cool sein, aber ist nicht so meins gewesen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, ja, Spaß machen kann, theoretisch. Spaß machen kann, theoretisch, sehr gut. Ja, ich habe auch, wie gesagt, ich habe leider auch gar keine Erfahrung damit. Aber ich muss sagen, vielleicht war ich auch deswegen so ein bisschen beeindruckt, aber es sah echt sehr, sehr cool aus auf jeden Fall. Also es sah extrem spaßig aus und sehr, sehr fast-paced, sehr, sehr actionreich. Coole Möglichkeiten eben durch dieses leichte Gleiten und Fliegen, sich eben auch vertikal relativ gut zu bewegen. Sehr, sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Zweites Kino war dann eben Killzone Shadowfall. Erstmal vorweg gesagt, Leider gab es nur das Waldlevel. Ich denke, das werden alle aus dem zweiten Trailer kennen. Der erste Trailer war ja eben mit dieser extrem coolen Szene auf dem Hochhaus mit dieser Glasfassade und dergleichen. Da hat es natürlich komplett mit den grafischen Muskeln gespielt und sah unendlich beeindruckend aus. Diese Möglichkeiten hat man eben natürlich in einem Wald nicht unbedingt. Das war so ein bisschen schade vielleicht. Trotzdem, das Spiel sieht fantastisch aus. Wirklich sehr, sehr gut, gerade wenn man eben so Nahaufnahmen, weil man so Nahkampf-Finisher hat und eben Nahaufnahmen von den Gegnern sieht, da muss man wirklich sagen, die sehen wirklich fantastisch aus. Extrem hochauflösende Texturen, super schön. Spielt sich auch ganz cool anscheinend. Es ist halt ein First-Person-Shooter, keine Ahnung. Ich persönlich bin kein großer Freund von First-Person-Shootern auf der Konsole, einfach weil ich die nicht beherrsche und das Gefühl habe, die sind zu langsam und zu unintuitiv und irgendwie, weiß ich auch nicht. Ist nicht so meins. Es sah trotzdem auf jeden Fall sehr cool aus. Wie gesagt, es war auf jeden Fall sehr beeindruckend, was eben die Grafik anging. Und Gameplay sah einfach straightforward FPS aus. Diese kleine Drohne, die man dabei hat, die Owl, hat auf jeden Fall einige ganz coole, sagen wir mal, gameplay-technische Varianten gehabt. Zum Beispiel, was so, dass er einen Alarm ausgelöst hat und dann musste er eben einen speziellen Alarmspot finden und eben die Owl den hacken lassen. Sonst spawnen so lange quasi, wie der Alarm läuft, immer wieder Leute, beziehungsweise werden mit so einem Dropschiff abgeworfen. In der Zeit hat man allerdings die Owl nicht und die Owl ist tatsächlich ein extrem mächtiger Partner im Kampf quasi, wenn man sich mit 3-4 Leuten anlegt, irgendwie die Owl um die eine Seite um so einen Felsen herumschicken, was er zum Beispiel gemacht hat, die Owl in den Kampf geschickt schon mal, um so einen Felsen herum, dann haben eben die Soldaten sie angegriffen und man selbst ist eben um die andere Seite rumgelaufen, hat von hinten angegriffen und dergleichen. Man kann ein Schild vor sich setzen zwischen sich und die Gegner eben und solche Sachen, also es war tatsächlich ein sehr, sagen wir mal, cooler Partner im letztlichen Gameplay und das zeigt dann auch immer, dass sowas dann live war, weil er sich nämlich dann einmal losgeschickt hat, um eben diesen Turm zu hacken, ist dann auch gleich mal gestorben, weil er sich mit 3-4 Leuten angelegt hat und ziemlich aufs Maul bekommen hat. Hat sich dann beim zweiten Mal gedacht, gar kein Problem, jetzt habe ich die ganze Zeit gerade ein bisschen rumgespielt, jetzt machen wir das Ganze hier mal schnell zu Ende, rennt dann in 2 weitere Leute rein, denkt, die holt jetzt einfach ohne Probleme, haut er die mal aus den Latschen und ist dann direkt ein zweites Mal gestorben. War schon fast ein bisschen peinlich, glaube ich, ihm auch. Aber ich meine, gut, das war dann halt Live-Gameplay. Sah durchaus, wie gesagt, grafisch echt relativ beeindruckend aus. Und spielbar war dann, wie gesagt, War Thunder. Blacklight Retribution war auch spielbar. Das habe ich auch kurz gespielt. Kann ich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Und Assassin's Creed 4 halt. In Assassin's Creed 4 hat man den Gameplay-Trailer, kann man sehen, von der Pressekonferenz auf der Gamescom von Sony. Da wurde eben derselbe Trailer, dieselbe Szene quasi gameplaymäßig gespielt, die man auch letztendlich in der Gameplay-Demo spielen konnte, im Sony-Stand. Also das heißt, man startet auf einem Schiff und muss eben so ein Fort einnehmen, muss außen die Fort-Defenses quasi, das sind so 2 Türme, die auf einen schießen, die muss man als erstes ausschalten. Es gibt noch 2 Schiffe, die man angreifen kann. Eins davon kann man auch boarden, also dass man dann noch quasi so ein bisschen den Enterkampf quasi sieht. Da habe ich gleich beim ersten Mal komplett versagt und meine ganze Mannschaft ist gestorben, weil ich erstmal gedacht habe, ach, ich kletter mal ein bisschen auf dem Schiff rum, guck mir das Ganze mal an. Und innerhalb kurzer Zeit war plötzlich meine Mannschaft aufgerieben worden und dann war ich quasi nur noch alleine. Das war ein bisschen ungünstig. Und dann halt eben auf dem Fort gibt es normales Assassin's Creed Gameplay. Von dem, was ich jetzt so gehört habe, ich habe ja noch nie Assassin's Creed mit einem Controller gespielt. Es scheint sich komplett zu steuern, wie Assassin's Creed 3 sich schon gesteuert hat. Ich glaube, sie haben einen Button irgendwie verschoben oder in seiner Funktion verändert. Ansonsten ist es komplett dasselbe Gameplay. Und ich meine, grafisch brauchen wir nicht viel zu sagen. Sieht ganz gut aus, aber ist ja so ein Übergangstitel. Also wahnsinnig beeindruckend ist es nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass dieses ganze bunte, schöne Palm-Karibik-Feeling nicht wirklich zu Assassin's Creed passt. Dieses ganze Assassinen rumgespringen und so ein Kram fühlt sich da drin einfach nicht so richtig natural an. Wahrscheinlich hauptsächlich auch, weil es eben so ein bisschen Disney, Fluch der Karibik und Comic-mäßig wirkt. Also mit dem Setting bin ich nicht zufrieden, kann ich jetzt auch nur nochmal wieder unterstreichen. Trotzdem auf jeden Fall, das zum Beispiel Schiffe-Gameplay hat sich schon ganz cool angefühlt, halt zu actionmäßig für meinen Geschmack, aber muss es ja eigentlich auch sein. Ja, wie gesagt, Blacklight Retribution und War Thunder. War Thunder sieht ganz cool aus, scheint Spaß zu machen. Blacklight Retribution ist halt einfach auch ein Shooter. Man konnte noch DC Universe Online oder DC Online, wie das heißt, spielen. Das ist halt so ein Online-Rollenspiel Free-to-Play. Auch das ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig beeindruckend. Und Warframe, das kenne ich ja jetzt schon vom PC. Aber immerhin hat man genug zu tun. Das letzte Spiel, was man noch spielen konnte, und ich glaube, das war noch ganz spannend, und dann bin ich quasi mit den Spielen vom Sony-Stand auch durch, ist Drive Club gewesen. Man konnte eben aus diesem Bereich, wie ich gerade schon gesagt habe, auch raus, aus diesem ab 18-Bereich und in den unter 16-Bereich, da war eben auch Drive Club drin. Neck bestimmt auch, oder? Ja, Neck war auch drin, genau. Also es war Neck, 1, 2 PS Vita-Spiele. Ich weiß gerade gar nicht genau, was. Die habe ich mir gar nicht, glaube ich, groß angeguckt. Wahrscheinlich, wie heißt das? Tearaway? Ja, Tearaway hat einen eigenen, also Tearaway hat einen eigenen Stand, okay. die waren neben dem Sony-Stand, aber okay. Die waren nicht am Sony-Stand an sich. Ich weiß gerade nicht so genau. Und Drive Club halt auf jeden Fall und der Playroom war eben draußen auch. Dann habe ich mich halt hingesetzt und gedacht, na gut, Drive Club muss ich auf jeden Fall nochmal spielen. Es wird auch noch vielleicht ein, zwei Fotos geben. Man durfte natürlich innerhalb der meisten meisten Stände keine Fotos machen. Verrückterweise durfte man aber Fotos machen in dem unter 16-Bereich von Sony. Das heißt, man durfte Fotos vom Playroom machen, man durfte Fotos von Drive Club machen, dergleichen. Mit dem Blog-Eintrag, den ich hier jetzt auf jeden Fall noch hochladen werde, wird es auch noch mal ein paar Fotos geben. Da kann man sich auch auf jeden Fall ein, zwei Fotos von Drive Club angucken, weil ich nämlich ein paar ganz gute geschafft habe. Und Drive Club sieht tatsächlich enorm beeindruckend aus. Das ist wirklich ein schönes Spiel, muss ich sagen. Leichte Downside und größte Enttäuschung in der Sony-Booth quasi war, dass es sich tatsächlich nicht so wahnsinnig gut gespielt hat, muss ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt noch keine andere Pressemeinung dazu gelesen. Das muss ich, glaube ich, nochmal machen. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht der Einzige war, der das so empfunden hat. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich mit ein paar Leuten auch innerhalb der Booth noch unterhalten. Zwei Engländer, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich auch ein bisschen unterwegs war. Und die haben quasi das Gleiche gesagt. Die Controls fühlen sich ein bisschen... Ja, also es ist so eine etwas merkwürdige Mischung zwischen einem Arcade-System, also das heißt, man hat nicht das Gefühl, man spielt gerade eine Simulation, aber trotzdem reagiert es ein bisschen schwierig, das Ganze. Die fühlen sich alle sehr, sehr Hinterradantrieb-mäßig an, also sehr back-heavy quasi, man bricht sehr schnell aus. Die Kontrolle fühlt sich so ein bisschen sluggish an, also so ein bisschen ungenau und unpräzise, man bricht sehr schnell aus, kriegt aber wenig Kontrolle wieder drüber, also das ist dann so eine Sache, dass man quasi das Gefühl hat, das ist vielleicht eher wie eine Simulation, aber gleichzeitig hat man nicht genug Feedback und kann nicht genau genug steuern, weil eben relativ schnell das Auto auf deine einzelnen Eingaben reagiert, sodass man nicht das Gefühl hat, man kann das auch wirklich gut kontrollieren. Es fühlt sich tatsächlich etwas merkwürdiger, muss ich sagen, und reicht auf jeden Fall nicht an Gran Turismo oder solche Sachen ran. Ich meine, es ist ein Spiel, das man umsonst mit der PlayStation 4 kriegt. Das muss man immer dazu sagen. Und, zumindest in einer abgespeckten Version. In einer abgespeckten Version, richtig. Und entsprechend, glaube ich, weiß ich nicht, ob man da wirklich irgendwie sowas von einem Schlager eines Gran Turismo zum Beispiel oder eines Forza erwarten konnte. Trotzdem muss ich sagen, war ich da echt ein bisschen enttäuscht. Also das, vom Gefühl hat es sich nicht besonders angenehm angefühlt, das so zu spielen. Also es war kein Arcade-Racer, wie es zum Beispiel auf die Need for Speed sind, die halt eben ihr Publikum haben und ihren Spaß, den man damit haben kann. Aber es ist jetzt auch keine anspruchsvolle Simulation wie Gran Turismo. Und es ist halt so eine merkwürdige Mischung dazwischen, wo ich das Gefühl habe, die braucht eigentlich keiner so richtig. Es ist natürlich so, dass man nicht viel einstellen konnte, man hat sich einfach hingesetzt und gespielt. Das heißt, ich kann nicht einschätzen, ob das vielleicht auch was mit den Fahrhilfen oder so zu tun hatte, die man eben ein- und ausstellen kann, ob man da eben viele Möglichkeiten hat, um das Ganze zu regulieren, wie arcadisch oder wie simulationslastig es ist. Und vielleicht hat da einfach nur eine beschissene Einstellung jemand gewählt und eben das komische Mischmaß aus beidem eingestellt. Das kann ich natürlich noch nicht sagen, aber das, was ich jetzt bislang davon gespielt habe, war echt ein bisschen enttäuschend. Echt schade. Also sieht fantastisch aus, aber das Gameplay-Gefühl kann da nicht so ganz mithalten, leider. Was eben die Fahrzeugkontrolle quasi angeht. Und das ist quasi dann die Sony-Booth gewesen. Also man hat natürlich jetzt noch Watch Dogs gesehen. Das war halt noch so eine Sache. Ich habe mich, wie gesagt, noch für Watch Dogs angestellt, für eine Watch Dogs-Präsentation. Watch Dogs war eins der wenigen Spiele, die ich jetzt als Gameplay gesehen hatte, von denen ich eigentlich gehofft und ein bisschen auch erwartet hatte, dass man sie selbst spielen kann. War leider weder am Ubisoft-Stand noch am Sony-Stand der Fall. Wir haben einfach im Sony-Stand eine Gameplay-Demo gesehen. Das heißt, jemand hat live gespielt, es gab einen Kommentator dazu. Das war quasi am Anfang ein bisschen des Spiels, wo man noch nicht Zugriff auf sämtliche Sachen hat, quasi, die man später hat, also wo man noch nicht Zugriff auf das komplette Handynetz und dergleichen hat. Und zwar bricht man quasi in eine Serverzentrale von CTOS ein und das ist eben das System, das eben diese ganzen Sachen dann ermöglicht. Das heißt, man bricht da ein, um das Ganze, um sich da einzuhacken, um dann eben Zugriff auf alles zu kriegen, was man später in einem Spiel hat. Außerdem gab es dann gleich noch einen Hackerangriff, das heißt, man wurde noch von einem Hacker angegriffen, man hat als erstes gesehen, wie er über eine Kamera eben in die Spielwelt reingeguckt hat und einen markiert hat. Dann hat man versucht, ihn quasi aus der Kamera rauszuschmeißen und dann ist er tatsächlich selbst in die Welt eingedrungen. Also da gibt es einen Unterschied quasi. Also man kann von einem Tablet aus erstmal über zum Beispiel Sicherheitskameras und dergleichen in die Welt des anderen Spielers reingucken. Wenn man aber in die Welt richtig eindringen möchte, so ähnlich wie bei Dark Souls und Invasion, dann muss man wirklich an der PlayStation sitzen und eben den Controller in der Hand haben. Und das heißt, er wurde erstmal beobachtet, hat dann eben versucht, diesen Fremdzugriff zu beenden und dann ist der Hacker eben in die eigene Welt gekommen, hat einen eben gehackt und versucht, die Daten runterzuladen von einem. Und sobald das passiert, startet so ein Minispiel. Das heißt, also dann sagt er dir, okay, deine Daten, du wirst gerade angegriffen, deine Daten werden runtergeladen, geh los und such den Hacker. Man kriegt grob einen Umkreis, in dem er sein kann. und kann dann eben mit seinem Handy die einzelnen Leute um einen herum scannen, um zu sehen, ob sie der Hacker sind. Und wenn man ihn gefunden hat, kann man ihn jagen. In der Zeit läuft die ganze Zeit der Download weiter. Und wenn man ihn eben halt jagt und ausschaltet, dann wird der Download abgebrochen. Man hat es quasi geschafft oder den Hack verhindert. Wenn man es nicht schafft und eben den Download schafft, also dann Daten runterzuladen, dann bleibt ehrlich gesagt offen, was passiert, weil in den Präsentationen, die auf der Gamescom gezeigt wurden, sowohl bei Ubisoft als auch bei Sony, haben es die Leute anscheinend immer geschafft, den Hacker zu besiegen. Das heißt, man weiß noch nicht genau, was es für Auswirkungen hat, falls man eben so eine Hack-Attacke nicht abwenden kann. Ob dann zum Beispiel irgendwie die Polizei aufmerksamer wird auf einen für eine gewisse Zeit lang, ob man irgendwie von speziellen Leuten gesucht oder gejagt wird, dergleichen. Das wissen wir alles noch nicht. Was sie noch dazu gesagt haben, war so ein bisschen so Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass es eben ein Reputationssystem geben wird. Die Leute reagieren auf dich, je nachdem, wie du an eine Mission rangehst, wenn du ganz vorsichtig bist, dich da durchhackst und niemanden ausschaltest, dann ist das eben gut für deine Reputation. Wenn du dich einfach überall wild durchballerst und gegebenenfalls sogar Zivilisten irgendwie dabei erwischt werden, dann hast du eine schlechte Reputation. Das hat, wirkt sich halt eben darauf aus, wie sehr die Polizei nach dir sucht, ob über Steckbriefe sind, die Polizei halt schneller auf dich reagiert oder ob du eben eher geschützt wirst und auch Unterstützung findest in der Bevölkerung. Und das geht auch so weit, dass man sich zum Beispiel, und das war noch so ein sehr schönes Beispiel, er ist eben in der Welt rumgelaufen, hat sich dann in so einen Stromkreis eingehackt und hat ihn einfach mal eine Zeit lang verfolgt und ist dann irgendwann durch Zufall bei einer Webcam von einem Laptop gelandet, der in irgendeiner Wohnung, in irgendeinem Gebäude in der Nähe lief. Und über diese Webcam hat man eben Sicht auf die Wohnung gehabt, hat eben gesehen, da liegt ein Smartphone auf dem Tisch. Man hat ein Baby schreien hören, man hat ein bisschen Gerumpel gehört im Hintergrund, das war also anscheinend eine junge Mutter. Und dann stand man eben vor der Entscheidung, will man eben das Handy von ihr hacken und die Bankdaten abzwacken, um sie quasi auszurauben oder nicht. Dann kam die Frage des Moderators an die Gruppe quasi und natürlich haben erstmal alle gebrüllt, ja, auf jeden Fall, los, komm, wir rauben die aus. Selbst wenn es eine alleinerziehende Mutter ist, nur zum Ausprobieren. Das haben wir dann auch getan und dabei ist eben die Reputation auch untergegangen. Das heißt also, wenn man irgendwie die armen zivilen, nicht beteiligten Menschen, die da einfach in der Nähe leben, quasi zum Beispiel ausraubt oder mit in solche Konflikte reinzieht, dann sinkt dabei auf jeden Fall auch der Ruf, den man hat. Also so ein bisschen gut-böse Prinzip, wie es das zum Beispiel auch in Mass Effect oder dergleichen gibt. Ja, und ich denke, das war es jetzt erstmal zu allen Spielen quasi, die jetzt irgendwie bei Sony und bei Microsoft irgendwie dabei waren. Joe, hast du noch irgendwie was zu den einzelnen Sachen zu sagen? Willst du vielleicht noch irgendwie sonst irgendwas zu den einzelnen Spielen irgendwie noch loswerden? Ich will nur noch ein bisschen was vielleicht zu Watch Dogs sagen. Also man hat ja, komischerweise konnte man es ja bisher anscheinend, also auf der Gamescom jetzt nicht anspielen, also weder bei Ubisoft noch bei der Gamescom. Bei Sony meinst du, ja. Ja, ja, aber finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, weil Watch Dogs schon sehr bald erscheint und eigentlich die Gamescom eigentlich eine Messe ist, wo man sagen kann, ja, klar, es ist spielbar. Watch Dogs ist für mich immer noch interessant, aber so langsam habe ich doch so ein bisschen das Gefühl, wie soll ich sagen, also die Sorge wächst so ein bisschen in mir, dass es vielleicht so enden könnte wie Assassin's Creed 1. Also das ist vom Spielprinzip her, dass es extrem viele Möglichkeiten gibt, theoretisch und so weiter, aber dass vielleicht ein bisschen die Abwechslung fehlen könnte. Mhm. Und ich meine, Watch Dogs ist ja schon darauf ausgelegt, eine große Franchise zu werden. Es werden also Nachfolger kommen, definitiv. Ja, definitiv. Und dass vielleicht dann auch erst wieder bei Assassin's Creed erst der zweite Teil wieder der Teil ist, der dann so ausgreift, dass man sagen kann, okay, so sollte es von Anfang an sein. Also ich bin noch sehr gespannt. Ich freue mich auch immer noch drauf. Habe aber vorhin ein paar Previews gelesen, die schon gesagt haben, es könnte sein, also dass es vielleicht auf Dauer ein bisschen eintönig wird, vielleicht du bist doch ein bisschen zu wenig Möglichkeiten hast. Also wir haben schon darüber gesprochen, es wirkt so ein bisschen wie GTA, aber anscheinend hast du nicht ganz so die Möglichkeiten, wie du diese im GTA hast. Ja. Bleibt also abzuwarten, inwiefern diese Vision jetzt wirklich gelungen ist. Und ich glaube mehr, weiß nicht, Drive, glaube ich, bin jetzt auch kein großer Rennspiel-Fan. Wenn, dann spiele ich, glaube ich, auch eher Arcade-Rennspiel, Need for Speed oder so. Mhm. Dementsprechend kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Killzone sieht beeindruckend aus. Dementsprechend diesmal habe ich das Gefühl, das gab ja damals bei der PlayStation 3 Ankündigung, war es ja dann irgendwie, wurde es ja dann irgendwann recht klar, dass dann die Gameplay-Demo, die sie gezeigt haben, so Killzone 2 war das damals, ja, nicht wirklich genau das war, was du auch im Gameplay dann hattest, während jetzt ich wirklich das Gefühl habe, jetzt wo ich auch mehrere Videos gesehen habe, wo, nachdem du das jetzt auch gesagt hast, dass das, was sie auf dem PlayStation Reveal Event gezeigt haben, wirklich in-game war komplett und es wirklich grafisch beeindruckend aussieht. Also ich bin ja, wie gesagt, auch kein First-Person-Shooter-Fan, aber Killzone hat mich eigentlich immer schon in dem Sinne, wenn ich ein FPS spielen würde, würde ich es vielleicht sogar spielen wollen, weil die sehr düstere Atmosphäre mir sehr gut gefällt und ich glaube, das wäre so ein Setting, wo ich noch am ehesten würde ich vielleicht sagen würde, jetzt außer Bioshock vielleicht noch, wo ich wieder sagen würde, okay, da würde ich vielleicht auch mal ein FPS wieder in die Hand nehmen, aber grundsätzlich vielleicht auch erstmal nichts für mich, aber naja. Ja, also ich meine, ja, ist absolut verständlich. Ich meine, auch mit Bioshock war es ja so, dass du spielen wolltest und auch Bock drauf hattest, aber letztendlich ist trotzdem ein bisschen Arbeit, war sich da durchzu ja, sich da durchzuzwingen quasi. Beziehungsweise ich hab's ja noch gar nicht durch. Ich muss noch gucken, wann ich das hinkrieg. Und das gleiche habe ich ja irgendwie so mit Bioshock Infinite. Also so, ich hab schon Bock irgendwie, weil so viel darüber geredet wird. Einfach nur zu wissen, ja, what's all the fuss about. Aber mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann. Und ansonsten muss ich mich vielleicht doch mal dazu aufmachen, Let's Play zu gucken. Ja, stimmt schon. Also es ist, kann ich durchaus nachvollziehen und ich glaube, es wird mit Kissen wahrscheinlich auch nichts anderes sein, aber ja, es, zumindest sieht es auf jeden Fall extrem cool aus, definitiv. Mehr kann ich auch nicht sagen. Es wird auch kein Spiel sein, das ich spielen werde, logischerweise. Von daher, ja, habe ich da wahrscheinlich auch nicht viel mehr zu sagen. Dann würde ich sagen, gehe ich noch weiter und erwähne noch die letzten paar großen Spiele, weil ich das Gefühl habe, wir überziehen sonst maßlos. Guck mal, vielleicht haben wir noch Platz für ein, zwei kleinere Sachen, die jetzt zum Beispiel für mich irgendwie noch ganz spaßig waren oder vielleicht eben nicht so die großen Renner waren, aber trotzdem ganz interessant. Als letztes werden wir auf jeden Fall, denke ich, noch über ein Spiel sprechen, zu dem er jetzt nur einen Trailer gesehen hat und das auch anscheinend auch schon vorher angekündigt wurde, von dem ich aber vorher nichts wusste, das mich so ein bisschen beeindruckt hat. Ich glaube, da kann auch Joe noch ein bisschen was zu sagen, wenn wir dann bei Square Enix quasi sind. Ja, also noch ganz kurz quasi. Ja, ich habe zum einen dann direkt danach noch am zweiten Tag, wie gesagt, habe ich einen Großteil der Zeit mit Warten und dann in der Sony-Booth verbracht, sodass ich am zweiten Tag kaum noch Zeit hatte. Was ich aber noch geschafft habe, war The Division und auch die hatten einen Stand und auch die haben Live-Gameplay gezeigt, was relativ beeindruckend war, wie ich fand. Es war tatsächlich ein sehr, sehr kurzer Live-Gameplay-Abschnitt, aber dafür, dass es jetzt wahrscheinlich frühestens Ende 2014 erscheint und wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, wie du auch extra nochmal betont hast, ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, dass man eben Watch Dogs noch nicht mal selbst spielen konnte. Das heißt, dass man bei Division quasi ähnlich wie bei Watch Dogs schon tatsächlich Gameplay-Trailer oder Gameplay-Szenen gesehen hat live, fand ich schon ganz cool. Es gab einen neuen Trailer, der ist auch veröffentlicht worden, den kann man sich auch im Internet angucken, war glaube ich nicht viel Neues, war eher so ein bisschen der erste Trailer zusammengeschnitten und ein bisschen Kleinkrams, ist nicht wahnsinnig interessant. Interessant beim Gameplay war es dann durchaus doch, man hat sich eben reingesetzt, es waren insgesamt drei Leute vom Developer-Team da und eben eine Moderatorin. Zwei Developer haben eben Controller in Hand gehabt und haben zwei Leute in der Welt gespielt und eine dritte vom Entwicklerteam, eine junge Frau, saß mit einem Tablet daneben und hat eben vom Tablet aus eine Drohne gesteuert. Man hat auch zwei große Bildschirme gehabt, wo man eben einmal gesehen hat, was die Jungs gesehen haben, beziehungsweise einer von den beiden und eben ein großer Bildschirm, wo man das Tablet gesehen hat. Erstmal grundlegend zum Gameplay, also beziehungsweise erstmal grundlegend zur Grafik, ist ja das Erste, was einem auffällt. Sie haben davor auch nochmal direkt back-to-back quasi den ersten Trailer gezeigt, den wir, glaube ich, alle kennen, den E3 Reveal-Trailer, wo man ja schon Gameplay gesehen hat, recht umfangreich. Die Figuren sehen genauso aus wie in diesem Trailer, sehen also wirklich toll aus. Die Umgebung kann leider mit dem Trailer durchaus nicht mithalten. Ich glaube, es ist keine große Überraschung, trotzdem vielleicht eine kleine Enttäuschung und ein bisschen schade. Der Trailer war auf jeden Fall in der Hinsicht nachbearbeitet. Gerade was mich am Trailer so beeindruckt hat und auch als ich ihn das zweite Mal direkt davor nochmal gesehen hat, und das war vielleicht auch ein bisschen ungünstig, hat man eben auch gesehen, wieso, wenn man eben über die Stadt guckt und eben die Brücke sieht, man sieht die Hochhäuser im Hintergrund, man sieht die Wolken, man sieht aufsteigenden Rauch. Das sieht schon enorm beeindruckend aus und macht einen großen Teil auch der Atmosphäre aus. Das sieht definitiv im jetzigen Spiel, was man zu dem Zeitpunkt gesehen hat, nicht so aus. Also die Wolkenkratzer und die Entfernung, die Wolken sind wesentlich pixeliger, wesentlich weniger scharf gezeichnet und dergleichen. Das heißt, das ganze Spiel sieht nicht ganz so beeindruckend aus wie im Trailer auf jeden Fall. Dann das Gameplay an sich. Sie haben nochmal ein paar Sachen spezifiziert, die man im Trailer schon hätte erahnen können oder vielleicht auch schon gesehen hat, die aber noch nicht wirklich explizit genannt wurden, und das war, glaube ich, ganz gut. Zum einen, dass es tatsächlich so ist, dass in der Snowblind, oder ich glaube Snowblind Engine heißt die Engine des Spiels, die sie extra dafür entwickelt haben, es ist tatsächlich fast das ganze Terrain zerstörbar, beziehungsweise sie haben einfach gesagt, alles, was über dem Erdboden ist, ist zerstörbar, das heißt damit auch Häuser. Das hat man auch da nochmal gesehen, Deckungen werden eben zerschossen, man hat es ja auch gesehen, als das Auto so sehr plastisch und cool auseinandergefallen ist im ersten Gameplay-Trailer. Man hat das da auch nochmal gesehen, das heißt also tatsächlich wird so sein, dass es sehr viel zerstörbares Terrain gibt, was natürlich sehr cool ist und für die Atmosphäre auch viel beiträgt. Es wird auf jeden Fall dynamisches Matchmaking geben. So ein bisschen war das ja in dem Trailer zu sehen, aber so ein bisschen auch nicht. Es war ja quasi ein Freund oder eine Freundin in dem Fall, die dazugestoßen ist, die Megan. Anscheinend ist es so ein bisschen so, wie sie es auch für Destiny angekündigt haben, dass man, wenn man eben auf ein Event zuläuft, also irgendwo ein offenes Event, man läuft das Event zu und die Leute, die eben in der ähnlichen in einem ähnlichen Levelbereich und Skillbereich sind wie man selbst und eben auch auf dem Weg dahin sind und quasi auf einen treffen werden, die werden automatisch, wenn man das will, zur Gruppe hinzugefügt, sodass es ein sehr dynamisches Matchmaking-System gibt, wo man nicht viel suchen muss, sondern einfach, man läuft auf die Leute zu, es macht Klick und man ist automatisch zusammen in einer Gruppe und kann einfach direkt weiterspielen, ohne irgendwie groß absprechen zu müssen. Das sah sehr cool aus, muss ich sagen. Und dann haben sie halt, wie gesagt, auch die Drohne gezeigt und das war echt ganz cool. Man hat eben auf dem Tablet gesehen, wie auch die Steuerung funktioniert. Es wirkte sehr intuitiv und sehr cool, muss ich sagen. Außerdem absolut instant, also man hat einfach auf das Tablet gegriffen, die Perspektive gedreht, ein bisschen geschubst und so ein Kram und hat dann dadurch die Drohne ausgerichtet. Die Grafik, die man eben aus Sicht der Drohne sieht, ist klar stark vereinfacht, einfach im Gegensatz zur Spielegrafik, aber immer noch gut genug, dass man eine gute Übersicht hat. Man sieht genau, wo seine Leute sind. Man sieht alles, was in der Spielwelt passiert, auch komplett instant. Sie haben auch ein bisschen was zur Funktion der Drohne gesagt, zum Beispiel, dass die Drohne auch aktiv eingreifen kann. Sie kann zum Beispiel eine kleine Rakete schießen, aber erst, wenn sie ein paar defensive Maßnahmen getroffen hat. Und dann war es eben so, dass sie so einen kleinen Buff gegeben hat. Das war ein Buff, damit sie 20 mit plus 20 Damage quasi kriegen. Das ist ja so ein bisschen Online-Rollenspielmäßig. Dann hat sie einen von den beiden geheilt und dann hatte sie quasi eine kleine Leiste gefüllt damit mit defensiven Maßnahmen, sodass sie dann auch Angriffsmaßnahmen ergreifen konnte. Und dann hat sie eben ein paar Gegner ausgeschaltet, indem sie eine Rakete dahin geschossen hat. Wirkt auf jeden Fall schon sehr, sehr cool, definitiv. Und ich muss sagen, ich bin echt unendlich gehypt auf dieses Spiel. Also war, glaube ich, für mich so ein bisschen das Highlight der Gamescom tatsächlich, das auch nochmal in Aktion zu sehen. Und ich kann es überhaupt nicht abwarten. Also ich freue mich echt unendlich drauf. Vor allem, weil es auch immer noch so ein bisschen ja in Aussicht steht, dass vielleicht doch Cross-Platform-Multiplayer gibt und Joe und ich da zusammen Hast rumziehen können. Hast du das gefragt, oder? Ich habe nachgefragt und sie hat gesagt, sie kann da noch nichts zu sagen, aber sie hat quasi sowas Ähnliches gesagt, wie das auch damals in der Presse gesagt wurde. Die nächste Generation der Konsolen ist sehr nah am PC. Wenn wir es umsetzen können, werden wir es umsetzen. Aber das heißt natürlich jetzt erstmal nichts. Ich habe außerdem auch nachgefragt, auf welche Hardware es lief und tatsächlich lief es auf der Xbox One. Das heißt also, es war da schon auf jeden Fall nicht auf einem PC zum Beispiel, wie es jetzt wahrscheinlich dann auf der ersten Gameplay-Präsentation irgendwie der Fall gewesen wäre oder wie es damals bei Watch Dogs der Fall war, sondern es lief auf einer Xbox One. Lief auch komplett flüssig, keine Frame-Einbrüche, nichts und so ein Kram. Wie gesagt, das sah nicht ganz so schön aus, aber das war zu erwarten und ich meine, das Spiel ist noch lange nicht final, von daher muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Trotzdem schon ganz cool auf jeden Fall. Dazu irgendwie noch irgendwas oder so? Nee, was vielleicht noch zu Crosby sagen würde, also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das zum Beispiel mal im Podcast erwähnt haben, aber es gab ja letzte Gen schon so ein, zwei Beispiele davon, dass Crossplay funktionieren kann zwischen PC und Konsolen, wobei man da aber sagen muss, dass es nur zwischen Sony-Konsolen und PC bisher geklappt hat. Was vielleicht ein bisschen verwunderlich ist, weil man vielleicht denken könnte, dass Microsoft näher am PC dran ist als Sony. Aber tatsächlich ist es anscheinend so, dass der Final Fantasy XIV Director gesagt hat, weil man kann Final Fantasy XIV crossplayen auf der PS3, auf der PS4 und auf dem PC. Er hat erklärt, warum es Final Fantasy XIV nicht für die Xbox One erscheint oder für die Xbox 360. Er hat einfach klipp und klar gesagt, es erscheint nicht, weil Microsoft keinen Crossplay erlaubt. Ah, okay. Also dementsprechend hat er gesagt, wir hätten es schon dafür releasen können, aber er wollte nicht ein Spiel releasen, wo du das Gefühl hast, es ist jetzt isoliert vom Rest, sondern er wollte, dass es die gleiche Erfahrung ist auf allen Plattformen, dass du auch mit jedem miteinander spielen kannst. Ist gleich, also das andere Spiel, was bisher Crossplay geht, ist anscheinend Portal 2 und das geht auch nur zwischen PlayStation 3 und PC bisher. Also würde ich fast schon wetten, also wenn sich Microsoft jetzt nicht gerade seine Politik geändert hätte, dass wenn ihr darauf hoffen wollt, dass The Division Crossplay ist und ihr Konsolenspieler seid, dann könnte es sein, dass die PlayStation 4-Variante da vielleicht ein bisschen bessere Chancen hat, dass Crossplay auf jeden Fall möglich sein wird. Das wusste ich ja noch gar nicht. Das ist ja interessant. Also Microsoft verbietet es schlicht und ergreifend und sagt einfach, wir wollen kein Crossplay haben. Na, ich meine, gut, da kann man vielleicht auch nochmal auf eine Politikänderung hoffen, gerade mit der nächsten Generation. Aber das wäre natürlich echt schade, wenn es an sowas scheitert, einfach nur, dass Microsoft das nicht will, zumal mir da nicht so eine gute Begründung für einfällt, warum das der Fall sein sollte. Ich meine, Sony macht das schließlich auch. Es gibt jetzt auch keinerlei monetäre beziehungsweise, sagen wir mal, wirtschaftliche Gründe, die mir jetzt spontan einfallen. Etwas merkwürdig das Ganze, aber auf jeden Fall, ja gut, okay, dann weiß man das ja auch schon mal. Also auf jeden Fall, ja, Cross-Platform-Multiplayer wäre für mich ja immer noch ein Traum, absolut. Vielleicht lässt sich das mit The Division und der nächsten Generation dann auch schon realisieren. Das wäre ja tatsächlich sehr, sehr cool. Ja, dann gehen wir noch weiter. Viel ist auch nicht mehr auf meiner Liste übrig und ich denke, das gehen wir jetzt relativ schnell durch. Zum einen noch, Elder Scrolls Online, denke ich, da können wir noch kurz drauf kommen. Ich habe es leider nicht geschafft, mir Evil Within anzugucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob es überhaupt Gameplay gab oder nicht. Das war eins auf meiner Liste, die ich unbedingt noch machen wollte, für die ich aber schlicht und ergreifend am Ende keine Zeit mehr hatte. Dafür habe ich einfach zu viel Wartezeit am zweiten Tag zum Beispiel auch bei Sony verbracht. Das heißt, Evil Within habe ich leider nicht gesehen, was mich echt sehr, sehr ärgert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man es nicht spielen konnte, aber vielleicht hätte man live Gameplay gesehen. Das wäre, glaube ich, sehr cool gewesen. Dafür habe ich es aber geschafft, mich eben für Elder Scrolls Online anzustellen und eben auch eine Zeit lang zu spielen. Tatsächlich ist es so, und das hat Joe ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, deswegen nehme ich das auch gleich als ersten Punkt vorweg. Es fühlt sich tatsächlich eher an wie ein, also es fühlt sich nicht so an wie ein Elder Scrolls, das gleichzeitig ein Online-Rollenspiel ist, sondern ein Online-Rollenspiel, das eben im Elder Scrolls-Universum spielt. Natürlich ist es nicht von Bethesda selbst entwickelt worden, es ist ja von ZeniMax Online und das finde ich, merkt man dem Spiel auch schon so ein bisschen an. Also man merkt, dass eben grafisch sich sehr am Skyrim orientiert wurde, was ja absolut in Ordnung und super ist. Das heißt also, vom Stil her passt das einigermaßen gut. Und jetzt vom Gameplay her auch einigermaßen, aber es fühlt sich eben nicht wirklich 100% wie Elder Scrolls an, eben wie ein Elder Scrolls-Spiel mit Online-Komponente, sondern eben, ja, wie ein Online-Rollenspiel, first and foremost, das eben einfach im Elder Scrolls-Universum spielt. Grundlegend bin ich trotzdem ein bisschen positiv überrascht gewesen. Ich habe es ja zum ersten Mal gespielt und es sah ja später dann auch in den ersten Gameplay-Videos auch durchaus so danach aus, als ob sich eben doch nicht 100% klassisch wie ein normales Online-Rollenspiel spielt. Das ist der Fall. Linke Maustaste ist schneller Angriff, gedrückt halten ist ein schwerer Angriff, rechte Maustaste ist blocken. Das ist quasi also einfach von den normalen Angriffen her so ähnlich quasi, beziehungsweise eigentlich fast genau gleich, wie es eben in Skyrim der Fall war. Man hat auf den Schnelltasten, also 1, 2, 3, 4 und solche Sachen, dann eben die ersten Angriffe und das ist tatsächlich sehr dynamisch. Ich habe einen Drachenritter gespielt, man hat da zum Beispiel so eine Art Feuerketten, mit dem man Gegner ranziehen kann, man hat eine Art Slam, so ein Hulk-Smash quasi, mit dem man Leute zu Boden wirft, und sobald man gegen mehrere Gegner gleichzeitig spielt, fängt da tatsächlich eine gewisse Kampfdynamik an, die in eine Menge Spaß macht auf jeden Fall. Tatsächlich fühlt sich das Ganze sogar fast auf eine andere Art und Weise ein bisschen dynamischer an als das Skyrim-Gameplay, was ja nun wirklich einfach reines Hack-and-Slay quasi fast war. Wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Eigentlich hat mir das echt ganz gut gefallen. Es hat durchaus seine Fehler. Was mir auch gut gefallen hat, waren die Quests. Ich meine, das ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen, aber bislang waren alle Quests echt sehr schöne kleine Geschichten und haben sehr an Elder Scrolls erinnert, was eben die Quests da angeht. Und wesentlich weniger eben dann so klassisches, Patch-Quests. Richtig, bring mir 20 Wolfspelze oder so ein Kram, wie man es ja sehr oft hat. Das fand ich auch durchaus positiv auf jeden Fall und muss sagen, dass es sich tatsächlich echt eigentlich ganz gut anfühlt. Ich meine, grafisch gesehen kann es überhaupt nicht mit Skyrim mithalten. Sieht für ein Online-Rollenspiel schon ganz schön aus. Ich finde, da wäre trotzdem mehr drin gewesen. Gerade weil eben auch dadurch, dass ein bisschen mehr Skyrim-Gefühl vielleicht aufgekommen wäre, wenn das ein bisschen ähnlicher gewesen wäre. Oder halt allgemein Elder Scrolls-Feeling. Trotzdem, auf jeden Fall ist die Grafik ganz in Ordnung. Definitiv, wie gesagt, Gameplay spielt sich tatsächlich für ein Online-Rollenspiel schon sehr dynamisch, was mir sehr, sehr gut gefällt auf jeden Fall. Vor allem, wenn man, wie gesagt, mal den einen wegschubsen, den einen ranziehen, hier mal einen Schlag verteilen, man kann auch ausweichen. Wenn man im richtigen Moment blockt, schafft man es eben auch, das Monster quasi seinen Gegner kurz zu verwirren, so kurzes Stumble halt, man blockt im richtigen Moment und macht so eine Art Gegenschlag, sodass seine Waffe kurz zurückgeschleudert wird und hat eben ein kleines Fenster, in dem man angreifen kann und solche Sachen. Wirklich dynamisch, also gegen einen einzelnen Gegner, glaube ich, wird es schnell langweilig, aber gegen mehrere kann das durchaus spaßig sein. Ja, und dann quasi die letzte Sache, bevor wir, beziehungsweise vielleicht machen wir das immer als erstes, dann war ich natürlich noch am Square Enix Stand. Ich war am Square Enix Stand für Thief natürlich. Hab mich hingesetzt und hab mir, eine Thief-Präsentation angeguckt. Thief and Merlin, the Neverending Story. Indeed. Also, ja, ich hab mich einfach angestellt, hab gedacht, okay, ich geb dem auf jeden Fall eine Chance, ich guck's mir auf jeden Fall an. Es gab leider kein Live-Gameplay, sie haben zwar behauptet, es wäre Live-Gameplay, aber es stand niemand auf der Bühne mit einem Controller. Es wurde auch nicht erwähnt, der steht jetzt halt hinter der Bühne und spielt dann da. Man hat auch sofort in den ersten paar Szenen gesehen, ich meine, gerade wenn man kurz davor irgendwie anderes Live-Gameplay irgendwo gesehen hat oder selbst gespielt hatte, wenn jemand echt spielt, passieren mal gewisse Dinge. Zum Beispiel, weißt du, dass sie irgendwie eine Granate werfen und die prallt blöd ab oder so ein Kram. Das haben sie nicht richtig antizipiert. Laufen um die falsche Ecke oder so ein Kram. Weißt du, da passieren einfach Fehler oder Dinge, die man im Live-Gameplay ansieht. Da wurde auf jeden Fall nicht live gespielt, das kann ich zumindest sagen. Es war vom Prinzip her das Level, was man im zweiten Gameplay-Trailer gesehen hat. Man soll in dieses Menschen eindringen. Sie haben dafür das ganze Level gezeigt. Also man sieht wirklich komplett vom Anfang bis zum Ende das ganze Level. Das heißt also, man schafft am Ende einen Diamanten, den man stehlen soll, von eben genannten Baron. Das ist ja so der Erzbösewicht quasi. Man dringt eben in seinen Männer ein und stiehlt da ein Familienjuwel quasi, um zu zeigen, dass er eben nicht so unverwundbar ist, wie er selbst glaubt, und verschwindet dann eben. Das ganze Level sieht man komplett. Man hat auch nochmal so einen kleinen Trailer gesehen, der jetzt aber auch nicht besonders spektakulär war. Zum einen muss ich sagen, es fühlt sich 100% an wie Dishonored. Also wenn ich mir den Gameplay-Trailer angucke, fühlt sich an wie Dishonored mit ein bisschen weniger Action. Aber auf jeden Fall, wenn es Situationen gibt, und das ist eine Situation, die in dem Trailer passiert ist und die mich enorm gestört hat auf jeden Fall. Es gab eine Situation, da hat er eben eine Flasche aufgehoben. Und es wurde eben gesagt, mit der Flasche kann man zum einen einfach Geräusche verursachen, damit Leute ablenken, also sie in irgendeine Ecke werfen, man kann sie aber auch als Waffe benutzen. Dann ist er an eine Dreiergruppe von Wachen rangeschlichen, hat diese Flasche also in der Hand genommen, hat mit der Flasche auf den Kopf des einen gezielt, hat sie geworfen. Sobald sie in der Luft war, hat er den Fokus aktiviert, seinen Bogen rausgeholt, Pfeil eingelegt, gezielt und einen Headshot auf den zweiten gemacht, bevor die Flasche bei dem anderen angekommen war, hat dann quasi Quicktime so ungefähr oder seinen Fokusmodus beendet, ist zugesprintet auf die dritte Waffe, die mit dem Rücken zu ihm stand, und hat die mit einem Silent Takedown niedergemacht, weil zu dem Zeitpunkt ja gerade der erste Pfeil mal geflogen war. Der Pfeil hat also gerade erst getroffen gehabt, die Flasche traf erst noch. Also er hat quasi drei gleichzeitig in einer Sekunde gleichzeitig alle drei Leute ausgeschaltet. Das war auch nicht besonders viel Arbeit. Es war nicht besonders kompliziert oder gefährlich. Es war wirklich einfach nur werfen, Fokus, in Ruhe zielen, Headshot, laufen, einen Knopf drücken, fertig. Da kann man mir erzählen, was man will. Wenn es so einfach ist, in diesem Spiel diesen Actionweg zu gehen, tut mir leid, es hat nichts mehr mit Stealth-Gameplay zu tun. Also ich fand das wirklich schrecklich. Sah auch überhaupt nicht spaßig aus, muss ich, also für mich, der halt eben Stealth-Game erwartet. Und zweiter großer Kritikpunkt, und dann höre ich damit auch auf, weil ich glaube, ich habe einfach, ich könnte alles nur wiederholen, was ich schon vorher gesagt habe. Und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen redundant, aber ich sage es trotzdem nochmal. Ich habe abermals nicht verstanden, warum man die Welt geändert hat. Warum man den Trickster und die Hammeriten komplett quasi aus der Welt rausgenommen hat. Man hat jetzt gesagt, man wollte das machen, um eben so ein bisschen was anderes zu machen und sich ein bisschen davon zu entfernen, was ich schon unsinnig finde. Aber das Komische daran ist, jetzt hat man eben diesen Baron als Erzbösewicht und der Baron sagt eben dem neuen Trailer auch nochmal, hält da so eine kleine Ansprache und sagt, die Alten und Schwachen sollen uns nicht zurückhalten, bla bla bla bla. Ich will ein neues Industriezeitalter mit Technik und dergleichen. Und die Hammeriten waren doch eben gerade die Technikfraktion. Es gab doch schon vorher genau den gleichen Gegensatz zwischen Technik und dem Naturalistischen quasi. Und die Hammeriten waren doch die Techniker und die, die für Technik und für Stahl und Eisen und so ein Kram standen. Warum hat man die denn entfernt? Warum hat man die nicht einfach integriert, wenn der Baron ähnliche Ansichten hat? Also tut mir leid, ich finde das wirklich... Ah, ganz, ganz unmöglich. Man hat diese Serie kaputt gemacht. Ich sage das jetzt so und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Diese Serie ist für mich gestorben auf jeden Fall. Und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Aber vielleicht noch zu was Positivem. Das war das, was ich vorhin quasi meinte. Es gab auch einen Trailer zu sehen am Square Enix Stand zu einem Spiel, das ich noch nie, von dem ich vorhin noch nie vorher was gehört hatte, was mich echt überrascht hat. Und ich habe dann nach einem Joe gefragt und der meinte, nee, nee, das wurde auch schon vorher angekündigt. Ich wusste es bloß einfach nicht. Und zwar nennt sich das Murderer Soul Suspect. Und da kannst du ja vielleicht mal kurz ein bisschen was zu erzählen, weil ich habe jetzt auch nur den Trailer quasi gesehen, worum es dabei ungefähr geht, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das überhaupt gar nicht mitgekriegt hat und fand, das war eins so der überraschenderen Spiele, die ich auf der Gamescom auf jeden Fall gesehen habe, weil ich halt vorher noch nichts davon gehört habe und das sah echt extrem cool aus, fand ich. Ja, das Ding ist, es ist ziemlich untergegangen, weil das die Ankündigung kam ungefähr kurz vor der dazwischen während der E3. Okay. Und auf der E3 hatten alle andere Sorgen als ein neues Spiel, was nur für Current Gen erscheint. Ja. Aber es ist ein neues Spiel von Square Enix. Also wird, glaube ich, auch unter Eidos entwickelt oder von einem anderen, auf jeden Fall von einem ihrer westlichen Studios. Ja. Und es geht im Endeffekt, also du hast wahrscheinlich den Trailer gesehen, wo du spielst anscheinend Detektiv und du siehst dann diesen Trailer, wie dieser Detektiv von einem Unbekannten erschossen wird. Ja, also es war so ein leichter, erweiterter Trailer. Also ich glaube, er war sogar ein bisschen mehr als den ersten Trailer, den man gesehen hat. Jedenfalls war das so die Prämisse und genau. Die Frage war dann so, what is the hardest case to solve? Und was ist der schwerste zu lösende Fall für ein Detektiv, ist seinen eigenen Tod aufzuklären. Also anscheinend ist es wirklich so, dass der Protagonist eben gleich am Anfang des Spiels stirbt, aber sozusagen als Geist oder spirituelles Wesen noch weiterlebt und dann dafür sorgen möchte, dass er den noch lebendigen Detektiven irgendwie Hinweise geben kann, die auf seinen eigenen Mord zurückzuführen sind. Also er versucht, seinen eigenen Mord zu ermitteln, wer hat mich getötet und warum, ohne physische Form zu haben und ohne direkt Einfluss auf diese Welt, auf die reale Welt nehmen zu können. Ja. Und man hat noch nicht so viel dazu gesehen. Also ich glaube, man hat, also das ist so... Den Trailer, den ich gesehen habe, war komplett CGI und so. Ich habe noch kein Gameplay gesehen. Ich weiß, ob man da jetzt Gameplay gesehen hat. Soll auf jeden Fall ein Action-Adventure-Spiel sein. Und von der Prämisse her hört sich das schon sehr, sehr spannend an. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie das funktionieren wird. Also wie interagiert man zum Beispiel mit der Umwelt als Geist? Wie kann man Leute darauf aufmerksam machen? Und auch die ganze Synopsis und auch das Setting sah sehr interessant aus. Also ich habe das damals schon gesehen. Aber im Endeffekt war das halt damals so, ja Gott, Xbox One, PlayStation 4 und so weiter. Das ist auf jeden Fall sehr untergegangen und ich glaube, an den meisten ist wirklich komplett vorbeigegangen. Ja, absolut. An mir ja zum Beispiel auch. Also ich habe davon noch nichts gehört gehabt. Ich wusste nicht, dass das Spiel in Entwicklung ist. Ich habe das nirgendwo gesehen. Ich stand dann da auf der Gamescom und habe eben bei Square Enix auf der großen Leinwand den Trailer dazu gesehen. Ich habe gedacht, was ist denn das? Das sieht ja super cool aus. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt. Das ist von Airtight Games. Für Square Enix Entwicklung. Und der Trailer, den man auf der Gamescom gesehen hat, war halt ein bisschen erweitert. Man hat noch so ein paar mehr Szenen gesehen, ein paar mehr Details. Man hat kein Gameplay gesehen, zumindest kein offensichtlich als Gameplay gekennzeichnetes Material. Nur quasi noch so ein bisschen Detail, was eben die Handlung angeht, eben, dass es sehr mysteriös ist, dass man das Gefühl hat, eben der Killer war nicht durch Zufall da, der hat da speziell auf einen abgesehen, man weiß aber nicht warum. Auch noch eine Frau hat damit irgendwas zu tun, ich glaube die Freundin des toten Detektivs irgendwie, aber ja, wie du schon gesagt hast, also die Prämisse sieht enorm cool aus, finde ich auch. Vom Stil her auch sehr, sehr noir-mäßig irgendwie so, es ist halt ein Privatdetektiv, in dem man da spielt. So ein bisschen vielleicht so, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das spielt, aber es hat so ein leichtes klassisches Privatdetektiv-Feeling eben mit so einem kurzkrempigen Hut und einer Weste und dergleichen. Was ich auch sehr cool fand, war so das ganze Art-Design und eben der Stil des Spiels. Man sieht eben, er wurde durch 7 Kugeln getötet und das sind auf dem Protagonisten sieht man eben auf seiner Geistgestalt eben so glühend so 7 Löcher eben in seiner Brust quasi, die das eben so ein bisschen darstellen. Und so, also das sind so Sachen, die halt irgendwie so ein bisschen zur Atmosphäre des Spiels beitragen. Sieht enorm cool aus, muss ich sagen. Und hat mich auch echt ein bisschen beeindruckt und umgehauen. So, es kommt Anfang nächsten Jahres schon für PC, PS3 und Xbox 360. Ist also auch nicht mehr so lang hin. Und ich bin echt gespannt, was dann in den nächsten Monaten vielleicht noch zu kommt, weil das echt nach einem sehr coolen Detektiv-Thriller aussieht. So ein bisschen L.A. Noire, Max Payne-mäßig. Sehr, sehr cool. Ist ja so genau meine Art von Spiel quasi. Bin ich sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Ja, was so ein Messebesuch so alles mit sich bringt manchmal. Richtig, da kriegt man dann nochmal von so einem Spiel was mit irgendwie. Und ich war, wie gesagt, echt überrumpelt auf jeden Fall. Ich glaube, das Letzte, was ich jetzt noch erwähnen würde, und ich glaube, wie gesagt, die kleineren Sachen lasse ich dann vielleicht einfach alle weg, weil es sonst ein bisschen umfangreicher wird. Ich habe auch Might and Magic 10 gespielt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Online-Rollenspiel, Dragon Prophet unter anderem noch, was demnächst irgendwie kommen soll. All solche Sachen, aber wie gesagt, das schenken wir uns alles. Ich denke, das Einzige, was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, und das ist dann auch, glaube ich, ein guter und vor allem auch spannender Abschluss, es war auch ein Oculus Rift stand auf der Gamescom. Auch eine Sache, von der ich keinen Plan hatte. Es war super lustig, dass ich nämlich am ersten Tag, da war ich ziemlich kaputt, muss ich sagen, und bin am ersten Tag so gegen 6 Uhr gen Ausgang der Messe gegangen, einfach weil auch viele Publisher und viele Stände eben keine Präsentationen mehr gemacht haben zu dem Zeitpunkt oder zumindest noch die letzten Präsentationen gemacht haben und man nicht mehr in die Schlange rein konnte, sodass es eigentlich nicht mehr viel zu tun gab. Und ich eigentlich hauptsächlich sowieso in der League of Legends Halle rumgehangen habe. Und dann bin ich eben auf dem Rückweg nochmal durch Halle 10 gegangen, das war so ein bisschen die Halle für zum Beispiel die Spielemagazine, da hatte die Games Academy ihren Stand, da war das Cosplay Village, also so Sachen, die eher so ne, nicht direkt Spiele oder Publisher waren, sondern eben andere Sachen der Spielindustrie. Und da war auch ein Oculus Rift Stand und da konnte man 2 Spiele sehen, einmal eine Demo, die man leider selbst nicht steuern konnte, sondern also quasi nur eine Art Video zu einem Racing Game, iRacing hieß das, so ein NASCAR-Spiel quasi, beziehungsweise ich glaube, ich habe eine Formel-1-Szene gesehen und Hawken. Hawken haben wir ja schon mal erwähnt, bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass wir das schon mal erwähnt haben, weil das auch so ein Spiel ist, das ich ja auch sehr cool finde. Ein Mac-Spiel, ein Mac-Action-Spiel, Free-to-Play, was jetzt eben gerade vor kurzem angekündigt wurde, dass es eben Oculus Rift-Unterstützung haben wird und prompt konnte man es auch schon auf der Gamescom spielen. Ich habe jetzt am ersten Tag dann erstmal nur diese iRacing-Demo gesehen. Und muss sagen, die war schon echt relativ cool und beeindruckend. Man hat eben diese Brille auf den Kopf gekriegt. Es war leider ein bisschen schade, dass sie eben nicht die Zeit hatten, die für jeden einzeln einzustellen, weil da ja verschiedene Linsen quasi drin sitzen. Und bei mir war es leicht unscharf. Außerdem muss ich dazu sagen, jetzt wo ich sie auf dem Kopf hatte, man hat doch einen leichten schwarzen Bildrand. Diese 180-Grad-Vision quasi, die es bei manchen neueren Projekten, die ja gerade derzeit in Entwicklung sind. Es gibt ja auch eine Art Konkurrenzprodukt von jemandem, der eben auch eine Virtual-Reality-Brille entwickelt, der aber so ein 180-Grad Sicht möchte, also wenn man nach links und nach rechts guckt, quasi ist unendliche Sicht. Das hat man dann nicht, also wenn man darauf achtet, sieht man schon leicht schwarze Ränder. Trotzdem eine enorm beeindruckende Sache gewesen. Man sitzt in diesem Auto, das Auto fährt los und auf gerader Strecke hat man noch gar nicht so groß das Gefühl, dass man jetzt irgendwie hier Geschwindigkeit aufkommt und man denkt so, naja, ist ganz normal. Dann aber plötzlich passiert es, dass man in die erste Linkskurve fährt und man fühlt sich plötzlich so leicht nach schräg rechts hinten in den Sitz gedrückt und legt auch so leicht den Kopf schief und stellt dann fest, wow, man hat plötzlich auch so ein bisschen das Gefühl im Magen, als würde man gerade mit ordentlicher Geschwindigkeit durch eine Kurve fahren. Und das ist befremdlich und cool zugleich, muss ich sagen. Und dann merkt man auch gleichzeitig, wenn man eben so leicht den Kopf schräg legt, dass das Spiel das auf jeden Fall erkennt. Also man kann den Kopf schräg legen, man kann sich komplett umgucken, auch man kann sogar hinter sich gucken über seine Schulter, im kompletten Cockpit umgucken. Das ist schon eine sehr beeindruckende Sache auf jeden Fall. Und am zweiten Tag habe ich mich dann eben nochmal hingestellt und mich nochmal für Hawken angestellt, weil ich gedacht habe, okay, jetzt will ich auch nochmal spielen. Und das war wirklich richtig cool. Ich meine, natürlich macht das irgendwie Sinn, schon auf dem Papier, das ist so ein Spiel, das perfekt zu Oculus Rift passt. Man sitzt eben in einem Mac, man kann sich komplett frei im Cockpit umgucken. Was extrem cool ist in einem Mac-Spiel. Also man kann wirklich im Cockpit sich einfach umgucken, die ganzen Armaturen angucken und so ein Kram. Versuchen ein bisschen um die Ecke zu linsen und dergleichen. Wirklich, wirklich cool. Und dann eben rein in die Action und das macht echt extrem viel Laune. Es lief, glaube ich, auf einer, man hat auf jeden Fall 360-Controller, ich weiß nicht, ob es auf dem PC lief, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt für die 360 gibt, also kann auch sein, dass ein PC beim 360-Controller, aber man hat auf jeden Fall einen Xbox-360-Controller in der Hand und mit Rumble halt allem drum und dran und dann, man merkt halt eben, das ist schon das erst Befremdliche, man hat eben diese, das Laufen von einem Mac, so wie man es sich vorstellt, also das heißt, wenn er ein Bein hebt, dann geht das Cockpit leicht nach oben und wieder nach unten. Natürlich hat man dieses Feedback nicht im echten Leben, aber wenn man die Brille auf hat, hat man schon so das Gefühl, dass man kurz, wenn man auf den Boden kommt, leicht so ein bisschen den Hals einzieht und solche Sachen. Das ist schon eine extrem coole Erfahrung gewesen, sich dann da umzugucken und eben das ganze Plastische zu haben, da zu ballern und so. Ich glaube, es wäre auch in dem Fall wieder cooler gewesen, wenn man vielleicht einfach wirklich eben die Zeit gehabt hätte, um es wirklich für jeden Nutzer auch an die Augen anzupassen, so, weil auch bei Hawken war es wieder leicht unscharf für mich. Aber trotzdem extrem cool und hat schon wirklich super viel Spaß gemacht und ich muss sagen, ich bin noch nicht überzeugt, aber so nach und nach gibt es immer mehr Spiele, die das Ganze unterstützen und es kann doch durchaus sein, dass ich mir so ein Gerät kaufen werde, wenn es dann rauskommt, weil es schon eine enorm beeindruckende Sache war und super viel Spaß gemacht hat, das so zu spielen. Also gerade bei Hawken kann ich mir vorstellen, das macht schon Laune, so 2-3 Stunden das so zu spielen, muss extrem cool sein, gerade im Multiplayer. Das hat schon irgendwas von Gimmick natürlich, aber es ist schon wesentlich mehr als zum Beispiel einfach nur eine 3D-Brille, also das hat schon irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Man hat schon wesentlich mehr das Gefühl, man sitzt wirklich im Cockpit drin. Und das macht extrem viel Spaß, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das ist auch so das Ding, wo ich, glaube ich, mich am meisten geärgert habe, dass er nicht dort war. Ja. Weil die Konsolen, die werde ich auf jeden Fall, noch genügend Möglichkeiten haben, das auch anzuspielen. Oculus Rift hätte ich, glaube ich, auch gerne einfach mal selbst so erlebt, wie das so ist. Klar, ich bin immer auch so der Meinung, für alle, die meinen, für Oculus Rift bedeutet, man muss gezwungenermaßen PC-Spieler werden. Da gibt's ja ein paar Leute, die das behaupten. Würde ich halt immer noch sagen, ich würde nicht sagen, dass es für jedes Genre funktioniert. Klar, für die ist prädestiniert für Ego-Shooter, für alles, was man normalerweise aus der Ego-Perspektive steuert. Ja, absolut. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Erlebnis, was ich eben auch mal erleben möchte. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die meisten von den Spielen, die ich spiele, dafür geeignet sind, aber einfach mal zu gucken, wie gut das funktioniert, weil das ist ja mehr oder weniger der Traum von jedem Spieler, das Virtual Reality. Hätte ich das schon gerne wirklich mal aufgehabt. Definitiv. Und weil du ja als Brillenträger, du hast mich ja auch schon so gefragt, ja, vielleicht auch für alle anderen Brillenträger, also es gab auf der Messe auch einige Brillenträger, logischerweise, die sich angestellt haben. Und es scheint, ich selbst bin keiner, deswegen kann ich es natürlich nicht 100% beurteilen, aber es scheint kein Problem zu sein. Zum einen gibt es die Möglichkeit eben, die Linsen einzustellen, die eben vor dem Bildschirm sitzen. Gegebenenfalls, wenn man eine Brille aufhat, es gab auch einige Leute, die es mit Brille aufgesetzt haben. Wie es für die aussah, weiß ich nicht, aber es scheint zumindest auf jeden Fall ohne Probleme funktioniert zu haben. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, auch selbst mit Brille zu spielen. Es gibt, glaube ich, aber auch die Möglichkeit, zumindest bis zu einem gewissen Grad auszugleichen. Das heißt, wenn es nur relativ geringe Dioptrienzahlen sind, kann man, glaube ich, auch einfach schlicht und ergreifend mit eben verschiedenen Linsen, die eingesetzt werden, die Brille ausgleichen, sodass vielleicht einfach auch der ein oder andere Brillenträger gar keine Brille tragen braucht in dem Moment. Es ist aber auf jeden Fall mit einer Brille kompatibel. So viel kann ich definitiv sagen, weil ich habe einige Leute gesehen, die da eben mit Brille. Das Gute ist ja, dass das Brillenträger, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Minderheit, weil ich glaube schon ungefähr jeder zweite Mensch, die so trägt eine Brille. Dementsprechend glaube ich, dass das, also wenn sie dann ein Produkt rausbringen wollen, dass sie da auf jeden Fall auf die Brillenträger achten müssen. Und seit John Carmack dabei ist, ich meine, er selbst Brillenträger. Also zum Beispiel, ja. Nehme ich aber mal an, dass Fredin eher gesagt hat, okay, wir müssen noch was für die Brillenträger tun. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Endprodukt dann auf jeden Fall auch für Brillenträger kein Problem sein wird. Ja, definitiv. Und natürlich grundlegend auch nochmal kurz nur einfach zum Abschluss zu dem, was du gesagt hast. Das ist auf jeden Fall natürlich richtig. Also ich glaube, du kannst damit auch jedes Spiel spielen und irgendwie einen Benefit haben. Es macht, glaube ich, selbst einfach auch Laune, irgendwie ein Strategiespiel zu spielen und das Gefühl zu haben, man guckt eben von oben auf seine Armee drauf und so ein Kram. Also auch wenn das natürlich jetzt nicht, sagen wir mal, das offensichtliche und prädestinierteste Genre für so eine Art von Technologie ist, glaube ich trotzdem, dass es sehr, sehr cool funktionieren kann auf jeden Fall. Aber natürlich hast du grundlegend recht, die Sachen, die davon am meisten profitieren, das ist natürlich eine ausgewählte Anzahl von Spielen und ein spezielleres, was heißt spezieller nicht unbedingt, aber eben eine gewisse Art von Spiel, die sich eben dafür besonders eignet, sodass es nicht unbedingt so ist, dass man quasi wirklich einfach, dass es jedes Spiel enorm verbessert. Aber ich glaube, es kann trotzdem einfach mit jedem Spiel eine Menge Spaß machen, definitiv. Und es kommt ja wirklich auf die Unterstützung an. Ich habe auch jemanden kennengelernt, das ist so quasi die letzte abschließende Anekdote dazu. Ein Engländer, der schon ein Developer-Kit zu Hause hat, der damals eben geplätscht hat und ein Developer-Kit zu Hause jetzt schon hat und damit rumspielt. Und der meinte, wenn man sich ein bisschen mit dem PC auskennt und ein bisschen irgendwie sich mit Programmroutinen auskennt, dann kann man es durchaus schaffen, auch Spiele, die noch nicht von Oculus Rift unterstützt werden, zum Laufen zu bringen. Also es scheint nicht unbedingt eine technische Sache zu sein, sondern vielmehr am Software-Code und dergleichen zu liegen. Das heißt also, es scheint, wenn man es zumindest zu Hause ja sogar viele Spiele fixen kann, eine relativ einfache Sache vor allem auch zu sein, sodass man tatsächlich darauf hoffen kann, dass wenn erstmal Oculus Rift auf dem Markt ist, auch viele Spiele es unterstützen werden, weil es eben nicht so wahnsinnig kompliziert scheint. Man muss ja dafür wahrscheinlich bereit zu machen. Eigentlich nur wahrscheinlich nur die, also das Eingabegerät Maus an, ja, ersetzen ja eigentlich nicht. Du müsstest ja eigentlich sozusagen das nur so umändern, dass die Kamerabewegung, die du normalerweise mit der Maus machen würdest, einfach mit von Oculus Rift übernommen wird. Nee, wird's ja jetzt aber zum Beispiel im Falle von Dings auch nicht eigentlich. Also rein quasi, also du musst ja trotzdem noch in dem Sinne, na gut, laufen. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Weil sonst müsstest du dich ja wirklich um 180, also weißt du, da müsstest du ja echt wirklich groß drehen. Ich glaube, ein Stück weit brauchst du auch selbst bei einem Xbox 360 Controller. Habe ich zumindest das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie habe ich es bei Hawken gemacht? Also ich meine, bei Hawken ist natürlich in dem Sinne ein bisschen was anderes, weil du ja sowieso mit dem Mech quasi, du läufst ja geradeaus und musst aber dann den ganzen Mech wenden. Musst du den rechten Analogstick benutzen, um die Kamera rumzudrehen, oder machst du das mit deinem Kopf? Ja, deswegen, die Sache ist halt die Kamera dreht man im Mesh-Spiel ja nicht so wahnsinnig wirklich, ja, weißt du? Du drehst ja quasi eher so den oberen Teil der Mesh ist ja immer ein Roboter, das heißt, wenn du die Kamera drehst, dann drehst du ja den oberen Geschützturm. Ich weiß zum Beispiel, dass es in alten MechWarrior-Spielen auch so war, dass ich nur in einem gewissen geringen Bereich quasi mit der Maus gezielt habe, aber vom Prinzip her die Bewegung des Cockpits quasi trotzdem über Tasten geregelt habe. Und ich glaube, so ähnlich wäre es jetzt bei Hawken auch so, das ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Ob man jetzt wirklich einen Shooter wie Doom zum Beispiel damit spielen könnte, weil ich meine, du kannst dich ja nicht schnell genug umdrehen. Wenn jetzt jemand von hinten kommt, dann würde es ja viel zu lange dauern. Wenn es jetzt quasi sowas wäre wie bei einem Strategiespiel, wo man eben den Cursor an den Bildschirmrand bewegt und er dann von alleine scrollt, sodass man quasi, wenn man nach links den Kopf leicht nach links dreht, dass er einfach weiter nach links dreht, wenn du ihn so hältst. Das weiß ich nicht. Also das wäre dann so ein Mischmasch gegebenenfalls, weißt du? Also dass man quasi, wenn man nach links guckt, dass der sich einfach weiter dreht, bis du wieder geradeaus guckst oder so ein Kram. Aber auch dadurch verliert man ja viel Geschwindigkeit. Andererseits kann es halt auch super befremdlich sein und ein bisschen schwindelig machen, wenn man alles mit der Maus macht und sich halt innerhalb kurzer Zeit mit einer kurzen Mausbewegung um 180 Grad dreht. Ich weiß nicht, wie verwirrend das im Zweifelsfall ist. Das muss man ausprobieren, dazu kann ich jetzt auch noch nichts wirklich sagen. Aber auf jeden Fall scheint es eben so, dass man viele Spiele, auch die jetzt Rift noch nicht unterstützen, sogar zu Hause, wenn man sich ein bisschen auskennt, zum Laufen bringen kann für Rift, sodass es wahrscheinlich für die meisten Publisher und die meisten Spieleentwickler recht einfach sein sollte, eben Oculus Rift Support auch zu bieten bei ihrem Spiel. Und das macht natürlich Hoffnung. Das war ja am Anfang so ein bisschen die Frage, wie einfach würde das sein und wie viele Spiele werden es unterstützen. Wenn man da jetzt eine Handvoll von hat, dann, ne? Aber er zum Beispiel hat Skyrim schon zum Laufen gebracht für Oculus Rift. Also das macht ja Hoffnung, finde ich. Und ich denke, damit sind wir dann durch. Also wie gesagt, die anderen kleineren Spiele, die lasse ich jetzt mal weg im Anbetracht der Zeit, die wir schon wieder irgendwie verquatscht haben quasi. Abschließend zur Gamescom muss ich sagen, war eine extrem coole Sache auf jeden Fall. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war enorm anstrengend. 4,5 Stunden bei Sony anstehen war schon wirklich grenzwertig definitiv irgendwann. Ich habe mir allerdings sagen lassen von Gamescom-Veteranen, dass sie im Normalfall eigentlich selten, aber so gut wie nie länger als 2 Stunden gestanden haben, sodass man wohl im Normalfall auf der Gamescom derartige Wartezeiten nicht irgendwie Also ich das erste Mal bei Gamescom war, musste ich bei Sony auch am längsten stehen, weil sie damals schon diesen kompletten Booth hatten, wo du dann alles hattest und auch so lange drin bleiben konntest, wie du willst. Und da habe ich ja, glaube ich, auch 2 Stunden gestanden. Also ja, das heißt, es ist halt neue Konsole und so weiter. Ich glaube, viele PC-Spiele waren vielleicht sogar drin, die normalerweise nicht drin sind, um einfach, ja, das mal zu sehen. Gucken. War ja bei mir vom Prinzip her genauso und entsprechend genau. Also wird es wahrscheinlich schon so sein, dass wenn man irgendwie an einem Nicht-Konsolen-Lounge-Termin quasi zur Gamescom kommt. Also ungefähr immer. Richtig, eigentlich immer. Dann muss man wahrscheinlich nicht mit ganz so viel Wartezeit rechnen. Für mich war es trotzdem dementsprechend sehr anstrengend. Also so 2-3 Stunden irgendwo warten. Ich glaube, ich habe insgesamt mal ausgerechnet, 20 Stunden Gamescom habe ich ungefähr gehabt, beziehungsweise ungefähr 19 Stunden, weil ich ungefähr um 10:30 immer erst drin war. Aber sagen wir mal, selbst bei 19 Stunden, ich habe über 10 Stunden mit Warten verbracht. Ich glaube, 11,5 Stunden knapp. Das ist also über die Hälfte der Zeit, die ich auf der Gamescom war. Das ist schon enorm viel auf jeden Fall. Weil man mehr weder Smartphone noch Handhelds besitzt. Beziehungsweise du hast sogar eine PSP. Aber ja, das Problem war ja, ich war natürlich einfach schlecht vorbereitet. Das werde ich im Blog-Eintrag auch ein bisschen drauf eingehen, dass ich quasi nichts dabei hatte, was mir irgendwie bei der Wartezeit geholfen hätte. Aber wie gesagt, da kann man einfach den Blog-Eintrag nochmal lesen. Es war auf jeden Fall einfach eine anstrengende, aber sehr spaßige Sache. Und ich glaube, wenn Joe und ich zu zweit da gewesen wären und auch da zu zweit rumgelaufen wären, glaube ich, wäre es nochmal ein ganz Stück spaßiger und cooler auch gewesen. Von daher, Plan für nächstes Jahr einfach, Joe und ich werden beide auf die Gamescom fahren und beide quasi Bericht erstatten. Und ich glaube, ja, dann wird mir das sogar ein bisschen besser gefallen. Aber ich war diesmal schon sehr begeistert einfach. Unter Nerds fühlt man sich immer wohl. Ich finde einfach, es ist unendlich angenehm. Cosplayer und nur alle Leute haben Videospiel-T-Shirts an und so ein Kram. Das macht einfach Laune. Das ist einfach eine coole Sache. Ja, ich würde sagen, dann sind wir mit der Gamescom-Sache auch durch. Falls ihr Fragen spezifisch zur Gamescom habt oder irgendwie zu gewissen Themen, ich meine, so wie wir es jetzt gerade auch gemacht haben, ich erzähle und George gegebenenfalls einfach nochmal ein paar Nachfragen. Falls ihr irgendwas dergleichen habt irgendwie oder selbst auf der Gamescom wart und irgendwie noch ein bisschen was zu manchem Spiel oder zur Konsole loswerden wollt, irgendwie das Gefühl habt, ihr habt das vielleicht auch einfach ein bisschen falsch empfunden oder anders empfunden, als es für euch so war, dann schreibt uns auf jeden Fall bitte. Ihr kennt ja die Kanäle, ne? Facebook /UncommonTaste. Es gibt eine E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt, unter uncommontaste@gmail.com und auch wie immer noch die Kommentare auf unserer Website uncommontaste.de direkt unter der, beziehungsweise unter, über, neben der Folge jeweils. Das heißt, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und dann würde ich aber sagen, du hattest, glaube ich, noch eine kleine Empfehlung für unsere Hörer, ne? Ja, also kein richtiger THC, aber ich wollte nicht mehr warten, weil es sich um eine Kickstarter-Kampagne handelt. Vielleicht haben es einige von euch schon mitbekommen. Es heißt Project Phoenix. Ist ein Kickstarter für ein JRPG von diversen Leuten, die zwar nicht alle schon irgendwie relativ viel Videospielerfahrung haben, aber durchaus Erfahrung haben mit anderen, ja, künstlerischen Aspekten von Videospielen, zum Beispiel Musik. Zum Beispiel der Director Hiroaki Yuda, das ist der Gründer des Eminent Symphony Orchestras in Sydney, der schon an etlichen Videospielproduktionen, vor allem an der Musik, mitgearbeitet hat, zu nennen dabei zum Beispiel Diablo 3 oder auch Valkyrie Chronicles, es sind nicht nur japanische Entwickler, sondern auch westliche Entwickler dabei, also zum Beispiel der 3D-Artist oder der Lead-3D-Modeler Steffen Unger, der kommt aus Deutschland, hat auch schon an Halo 4 und an Crysis 3 weiter mitgearbeitet. Mhm. Aber ich glaube, die bekannteste Person, die man wohl nennen muss, ist Nobuo Uematsu, der die Musik komponieren wird. Der Sound-Engineer ist John Kurlander, der schon drei Emmys für die Herr-der-Ringe-Trilogie gewonnen hat. Also vor allem im Soundbereich sehr stark aufgestellt, was jetzt manche vielleicht sagen würden, okay, das macht mich ein bisschen skeptisch, was machen die ganzen Musiker in einem Videospiel. Aber ich erinnere daran, dass Eternal Sonata, ein Spiel, was ich letztens vorgestellt habe, auch von einem Team gemacht wurde, das eigentlich nur für Sounddesign verantwortlich war und ein recht cooles Spiel rausgebracht hat. Einfach mal gespannt. Die Kickstarter-Kampagne läuft jedenfalls noch 2 Wochen. Ich kann euch den Kickstarter-Link auf jeden Fall auf die Webseite tun. Es sind noch 2 Wochen, momentan sind $623.000 zusammengekommen vom $100.000 Ziel, das heißt, ist auf jeden Fall schon durch, aber es gibt noch so ein paar Stretch Goals, die man noch erreichen könnte und vielleicht interessiert es ja auch vorhin ein paar und wollt da plätschen. Ich setze den Link, wie gesagt, rein und schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ist, glaube ich, einer der ambitionierteren Indie-Projekte, die es momentan in Japan gibt, wenn man überhaupt von einer ganz großen Indie-Dings reden kann in Japan, die über Doujinshis und Visual Novels hinausgeht. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, sowieso grundlegend, glaube ich, ist die Indie-Szene in Japan einfach nicht so groß. Beziehungsweise die Indie-Szene in Japan ist halt anders. Ja, richtig. Also Doujin-Games würde ich nicht auf die gleiche Stufe stellen, wie jetzt zum Beispiel normale Indie-Games, wie wir sie jetzt kennen. Aber sie ist schon da, aber sie funktioniert auf jeden Fall anders und es sind auf jeden Fall andere Spiele, die da gemacht werden. Also viel Shoot'em-up zum Beispiel. Hat vielleicht auch eher ein bisschen was mit Fanprojekten und weniger mit solchen Sachen halt. Ne? Ich meine, bei uns ist die Indie-Szene ja relativ individuell und gerade besonders kreativ irgendwie. Ohne dass jetzt die in Japan nicht so wäre, aber das hat dann ja oft genug auch einen Bezug auf eben andere Sachen schon und bewegt sich dann quasi auch in der Welt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass es ziemlich cool klingt und definitiv eine Empfehlung wert. Und wie gesagt, wir haben zwar keine richtigen Tasties diese Woche, aber da das nur noch 2 Wochen läuft, sollte man das jetzt nochmal erwähnen, damit gegebenenfalls die Leute eben die Möglichkeit noch haben zu plätschen. Also guckt euch das an und wenn euch das gefällt, dann ja, unterstützt sie auf jeden Fall. Sieht definitiv cool aus und ist wieder eines der Projekte, wo man sich, glaube ich, keine große Sorgen um die Umsetzung machen muss. Das sind zwar auch Leute, die nicht unbedingt spezifisch jetzt alle in dem Bereich schon tätig waren, aber die durchaus ihre Erfahrungen auch zum Teil haben mit Videospielen und mit Projekte umsetzen. Und entsprechend, denke ich, kann man da recht zuversichtlich sein, dass das ziemlich gut funktionieren wird. Ja gut, haben wir noch irgendwas oder sind wir mit unserer Gamescom-Folge dann durch? Nee, ansonsten sind wir dann eigentlich durch. Und dann hören wir uns wahrscheinlich in 2 Wochen wieder zur Jubiläumsfolge. Zur Jubiläumsfolge, bei der Joe dann schon in Japan ist eigentlich. Nee, ich bin noch nicht. Bist du noch nicht? Ah ja, stimmt, nee, eine Folge haben wir noch, richtig. Genau, wir haben noch das ist die letzte Tübinger Folge. Das ist die letzte Tübinger Folge und ist dann noch das Jubiläum, stimmt. 25 Jubiläum Tübinger Folge und genau, die Folge danach, kann ich auch schon vorweg sagen, werde ich in Japan sein. Und da jetzt Merlin schon heute sehr viel über die Gamescom geredet hat, wird es wahrscheinlich in der übernächsten Folge andersrum aussehen, denn ich habe Karten für die Tokyo Game Show. werde dementsprechend wahrscheinlich von der Tokyo Game Show berichten. Wahrscheinlich nicht so viel Neues, aber man bleibt mal abzuwarten, was Sony und Microsoft vielleicht noch auf der TGS alles zeigen und so weiter. Vor allem, glaube ich, wird es allgemein spannend, weil ich glaube, die wenigsten unserer Hörer, ich meine, Gamescom ist etwas, was in Deutschland läuft und was, glaube ich, jetzt, sagen wir, in dem Sinne eher normal ist, aber wer war denn schon mal von uns auf der Tokyo Game Show? Ich glaube, das ist dann deswegen schon spannend, um da quasi mal so ein bisschen vor Ort Bericht zu kriegen, so ungefähr. Kann natürlich dann dadurch auch sein, dass unsere Folge sich noch leicht verschiebt, aber dazu machen wir dann einfach auch nochmal eine Ansage, dann nächste Folge, nächste genau. Jubiläumsfolge dann, wo wir das Einjährige und die 25. Folge dann voll haben. Also Jungs und Mädels, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal eben wieder ein zu unserem Jubiläum. Schön, dass ihr uns fast ein Jahr schon begleitet habt. Das macht uns hier eine Menge Spaß und ich hoffe, das merkt man auch auf jeden Fall. Und ich denke, dann können wir uns schon auf die nächste Folge in 2 Wochen freuen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Ah, inoffizielles Jubiläum. War auf jeden Fall besser als die erste Gamescom-Folge.